Fritz. Podcast. Blue Moon. Ich hätte gerne 2 Bier. Marlene Dietrich Allee 20 in Potsdam-Babelsberg. 2 Bier, also mindestens 2 Bier hätte ich gerne, weil ich würde jetzt gerne eins trinken. Und ich würde gerne nachher auf dem Heimweg in der S-Bahn eins trinken, weil ich gesehen habe, dass junge Menschen das heutzutage so machen, dass sie auf dem Heimweg in der S-Bahn Bier in sich gießen. Und ich würde das auch gerne so machen, um wenigstens ansatzweise das Gefühl zu haben, irgendwo dazuzugehören. Also Marlene Dietrich, bring mir einfach einer ein Sixpack. Dann darfst du auch im Radio mal was sagen, solange es nichts Unflätiges ist. Jedenfalls nichts, was zu unflätig ist, als dass ich das nicht vertreten könnte. Naja, ihr wisst schon. Also, Marlene Dietrich Allee 20, wir hätten gern ein Bier. Ich glaube, der Timo nimmt auch ein Bier. Nimmst du auch ein Bier? Timo nimmt auch ein Bier, ja? Das muss doch mal möglich sein, dass man hier irgendwie ein bisschen Bier in die Marlene Dietrich Allee 20 in Potsdam-Babelsberg bekommt. Falls nicht, dann werden wir euch das spüren lassen. Ja? Dann spielen wir nämlich die ganze Nacht Helene Fischer. Hier ist der Blue Moon und ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110. Heute ist der erste Freitag im Monat, das heißt, wir lösen Rätsel und Rätsel lösen, das geht so. Ich schildere einen Sachverhalt. Diesen Sachverhalt entnehme ich den Black Stories, was so eine Rätselkartenreihe ist, die es im Buchladen gibt. Da ist vorne drauf immer so ein Sachverhalt geschildert. Hinten auf der Karte sind so kleine Pappkärtchen drin. Hinten drauf stehen die näheren Umstände dieses Sachverhaltes. Und ihr ruft hier an unter 0331 70 97 110 und stellt mir Fragen, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann und tastet euch dann so an die näheren Umstände des Sachverhaltes ran. Ja? Wir lösen also Rätsel. Die ganz Harten unter euch, die können schon mal anrufen, 0331 70 97 110, und zwar bevor ich gesagt habe, wie das Rätsel heißt, weil im Prinzip sind die Rätsel ja alle gleich. Ne? Ihr müsst eine Idee haben, ihr müsst mich was fragen, also diese Idee abfragen und euch dann, ich glaube in der Mathematik nennt man sowas Intervallschachtelung, an die näheren Umstände rantasten. Ne? Geht es um einen Mann, geht es um eine Frau, ist es in einem Haus, ist es auf einem Feld, bla bla bla, bla solche Geschichten. Aber es ist halt nur für die Harten und die Härtesten. 0331 70 97 110. Außerdem gilt, Frauen werden bevorzugt behandelt. Also wenn hier Frauen anrufen, kommen die sofort dran und werden immer super behandelt. Und je mehr Frauen anrufen, desto härter diskriminiere ich die Männer, die hier in der Leitung sind. Das ist doch mal ein Ansporn. 0331 70 97 110. Das erste Rätsel, das wir heute Abend spielen, heißt Die Panne. Als eine Frau nach einer Panne bei einem Bauern für eine Nacht Unterschlupf suchte, wäre es beinahe um sie geschehen gewesen. Was ist da passiert? Als eine Frau nach einer Panne bei einem Bauern für eine Nacht Unterschlupf suchte, also beim Bauern Unterschlupf, nicht eine Panne beim Bauern, oder? Nee, schon. Also, als eine Frau nach einer Panne bei einem Bauern für eine Nacht Unterschlupf suchte, wäre es beinahe um sie geschehen gewesen. Was ist da passiert? 0331 70 97 110 anrufen und mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Als eine Frau nach einer Panne bei einem Bauern für eine Nacht Unterschlupf suchte, wäre es beinahe um sie geschehen gewesen. Im Übrigen hätten wir gerne Bier in die Marlene Dietrich Allee 20 in Potsdam-Babelsberg. Danke! 0331 70 97 110. Was ist hier passiert? Als eine Frau nach einer Panne bei einem Bauern für eine Nacht Unterschlupf suchte, wäre es beinahe um sie geschehen gewesen. 0331 70 97 110. Diese Sendung ist mittlerweile so unbeliebt, dass selbst beim Rätselraten wir nur noch einen einzigen Anrufer haben. Und der heißt Irmtraut. Hallo? Ja, hallo. Hallo Irmtraut. Ja, grüß euch. Was ist denn mit dir passiert, dass du nichts Besseres zu tun hast, als im Radio anzurufen? Na, ich bin gerade nach Hause gekommen, habe Radio angeschaltet. Und habe ich gedacht, doch, da rufst du gerade mal durch. Nee, das ist gut. Ja, das ist doch eine tolle Idee, was ihr da habt. Ja, da musst du jetzt Rätsel ran. Hast du das Radio noch an oder höre ich einfach nur so ein Echo in der Leitung? Nee, eigentlich habe ich das nicht an, aber ich kann es auf ganz... Ich habe das... Moment... Verständnis. So, jetzt ist ganz auf. Ja, das ist gut. So, ja, dann bist du jetzt leider Gottes in dieser Sendung gefangen. Außer dir ruft hier niemand an. Das heißt, wir müssen jetzt die nächsten zwei Stunden... Das kann sich schnell ändern, sowas. Ja, die Hoffnung habe ich ja auch, aber man weiß das ja immer nicht so. Ne? Mm. Ja, mein Stern sinkt. Ja, da kann das durchaus sein, dass die Leute sich denken, ach komm, nee, wir gehen jetzt lieber Energy hören, das ist intelligenter. Entschuldigung. Ansichtssache, genau. So, Irmtraut, was ist denn hier passiert? Als eine Frau nach einer Panne bei einem Bauern für eine Nacht Unterschlupf suchte, wäre es beinahe um sie geschehen gewesen. Ja, als erstes hätte ich doch gerne gewusst, hat sie sich verliebt? Oh. Nein. Sie hat sich also nicht verliebt. Ach so, du meinst, es ist um mich geschehen im Sinne von verliebt. Ah, ja, ja, ja, ja, verstehe. Nein, nein, nein. Hat man versucht, sie zu vergewaltigen? Nein. Ist etwas... Ach nur, das darf ich ja nicht fragen. Weiß ich nicht, warum nicht? Nee, das geht nicht, ja, nein. Also. Wurde sie mit dem Tode bedroht? Gewissermaßen. Ist sie vom Heuboden gefallen? Nee. Beim Tanzen, ne? Beim Tanzen vom Heuboden gefallen, das Luder. Ja, was passiert denn so auf... Was kann das denn sonst sein? Tja. Ich würde ja gleich... Ich hole mal ein bisschen Hilfe, Irmtropper. Ja. Der Timo, der geht die ganze Zeit ans Telefon und dann fliegen die Leute raus. Das ist aber auch nicht in Ordnung. Wollte ich wo rangehen? Da ist jetzt... Timo, wo kann ich rangehen? Einbeiniger, sag mir, wo ich ran kann. Der sagt mir, jetzt sagt er mir gar nichts. Ach so, er beeilt sich. Ach so, er hat noch gar nichts. Nee, dann müssen wir müssen jetzt doch weiterspielen. Miteinander. Ich wollte gerade Hilfe dazu holen und dachte, aber irgendwie schmeißt Timo die Leute immer wieder raus. Also rufen Sie doch jetzt an. Naja, was nutzt das? Der schmeißt sie immer wieder raus. Ich weiß auch nicht, was mit dem ist. Ist wahrscheinlich, also ich finde, nur weil der nur ein Bein hat, finde ich, muss der sich doch nicht so benehmen, oder? Dazu möchte ich nichts sagen. Na gut. So, was ist da passiert? Als eine Frau nach einer Panne bei einem Bauern für eine Nacht Unterschlupf suchte, wäre es beinahe um sie geschehen gewesen. Was kann das denn sonst sein? Hat sie einen Schock erhalten, als sie den Bauern gesehen hat? Nein. Das ist es nicht. Viel mehr fällt mir gar nicht ein dazu. Hat er sie betrunken gemacht? Nein. Auch nicht. Was könnte das denn für eine Frau gewesen sein? Also was hat diese Frau vielleicht für besondere Merkmale? Ja, die Frau, was hat sie für Merkmale womöglich? Also ich nehme mal an, dass das eine Frau im besten Alter so war. Oder war es eine junge? Das weiß ich nicht, das musst du so rausfinden, ne? Warte mal, ich glaube, es sieht hier so aus. Ich gehe jetzt einfach hier mal ran. Pass mal auf, hier kommt Hilfe. Hilfe kommt aus Sachsen. Hallo, Inken. Hallo. Kennst du gutes Reiten, schlechtes Reiten, Inken? Nein. Okay. Das war mal so eine Radiokomödie, die mit drei Mädchen, Inken, Vanessa und Annika. Aha. Kannst ja mal im Internet suchen, vielleicht liegt das da noch irgendwo rum. Inken, das ist Irmtraut. Irmtraut, das ist Inken. Hallo. Ja, hallo. Das scheint ja ein junges Mädel zu sein. Jo. Ja, hallo. Ja, ist sie vom Pferd gefallen? Nein. Zum Thema Alter. Ist die unter 50 gewesen? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ist das Alter irrelevant? Es ist nicht ganz irrelevant. Es ist nicht ganz irrelevant. Nicht ganz. Hat sie ihren Vater gesehen? Nein. Ich hole noch mehr Hilfe. Komm, so langsam füllt sich das hier. Die Rätselrunde vergrößert sich. Guten Abend, Paul. Hallo, Holgi. Und Paul, auch das hallo alle anderen. Inken und Irmtraut sind das. Inken und Irmtraut. Genau. Hallo, Inken und Irmtraut. Hallo, Paul. Hallo, Paul. So, und jetzt holen wir noch den Thomas dazu. Hallo, Thomas. Hallo, Thomas. Hallo, Thomas. Ach, ich hab grad abgelegt. Thomas sagt nichts. Seid nicht böse. Ja, ich kling mich aus. Irmtraut will fliehen. Amputiert nicht. Ihr die Beine. Nein. Ja, nee, dann Irmtraut, aber vielen Dank fürs Eröffnen. Ohne dich hätte die Sendung nicht anfangen können. Genau, ich höre jetzt aber gespannt zu. Alles klar. Weil ich kann es nicht lösen. Schönen Abend und tschüssi. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, jetzt ist wieder eine Leitung frei. Da kann jetzt jeder mal wieder den Hot Button treffen. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Das Rätsel, das wir lösen, heißt Die Panne. Und geht so. Als eine Frau nach einer Panne bei einem Bauern für eine Nacht Unterschlupf suchte, wäre es beinahe um sie geschehen gewesen. Hier anrufen 0331 70 97 110. Mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann und rausfinden, was da los ist oder war. Okay. Ich habe eine Frage. Yep. Also das habe ich jetzt aus einem Buch, weil es so die Story war, aber ich kann es ja versuchen. Hat der Bauer vielleicht gedacht, dass irgendeine Invasion von Aliens oder so war? Nein. Aber jetzt mal angenommen, ich hätte Ja gesagt, wie wäre es dann weitergegangen? Naja, hätte ja sein können, dass der Bauer der sich für den letzten Menschen halten könnte und dass die Frau dann irgendwie, also dass der gedacht hat, dass die Frau ein Alien ist? Tja, nee. Also das ist eine andere von den Black Stories, ich glaube, die habe ich schon mal gehört. Ach so, ah ja. Ja, also die jetzt natürlich noch nicht. Nee, natürlich nicht. Und selbst wenn, dann würdest du so tun, als hättest du sie noch nie gehört. Und, ne, weil Spielverderber wollen wir hier ja nicht. Ja, nee, natürlich nicht. Apropos wollen, was wir hier wollen, ist ein Bier. Ja? Marlene Dietrich Allee 20 in Potsdam-Babelsberg. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Bier vorbeibringen könntet. Das richtet sich jetzt an alle, die so mit dem Auto unterwegs sind und vielleicht irgendwie gerade an der Tanke vorbeikommen und sich denken, ach ja, komm, da wollen wir mal nicht so sein. Die armen Schweine haben ja nicht mal einen Bierautomat. Okay, also... Früher hatten wir noch einen Bierautomat. Was mich zu der Frage... Da hat aber der Chef auch noch getrunken. War der Bauer denn betrunken? Der Bauer war nicht betrunken, nein. War die Frau betrunken? Nee, die war auch nicht betrunken. War die Panne mit einem Auto? Ja. Wen soll ich reinholen, Thomas oder Christopher? Thomas. Thomas? Na gut. Dann hole ich mal Thomas und Christopher rein. Ist doch eigentlich was. Hallo, Thomas! Hallo! Alles klar? Ja, klar. Achso, ich dachte, wir machen jetzt weiter wie bei einem fantastischen Video. Hallo, Thomas, hallo, alles klar. Es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bar. Merkt man, dass ich mein Rückwegbier schon getrunken habe eigentlich? So, aber auch. Christopher, guten Abend, Christopher. Moin. Christopher kommt aus einem Ort, der heißt Bruno. Lustig, oder? Genau. Das ist super. Hallo, ich bin Christopher aus Bruno. Oder Bruno aus Christopher, ganz wie Sie wollen. Ja, ganz so ist es, ja. So, was ist hier passiert? Herrschaften und die Dame. War das nachts? Das war nachts, ja. Ja, das war nachts. Hat der Bauer sich erschrocken? Nein. Okay. Hat der Bauer erkannt, dass es eine Frau war? Ja. Hat sie geklingelt? Ja. Wo ist denn eigentlich Bruno? Hol den doch mal ins Telefon. Nee, wo ist denn das? Bruno, das ist bei Parchim. Ah, okay. Unkonferent. Ja, bei Parchim. Hat es mit irgendwelchen Gerätschaften auf dem Bauernhof zu tun? Ja, so in etwa. So in etwa. Ja, das ist so, Gerätschaften. Also genau, Gerätschaften, genau. Definiere Gerätschaften, könnte ich jetzt sagen. Also es ist jetzt nicht so Sense, so nicht. Also nicht solche Gerätschaften. Jetzt ist Traktor oder Mähdrescher? Nee, das ist ja auch so Sense. Das ist ja eigentlich nur Motorsense. Ich verlege. Nee, nicht, das geht's nicht mehr. Oder hat es was mit einem Gebäude? Nein. Vielleicht mit einer Scheune? Nein. Mit dem Auto? Nein. Ist die Panne, die die Frau hatte, relevant für nee. Die Lösung? Okay. Also die hatte da einfach nur eine Panne und ist am Straßenrand und ist auf dem Bauernhof dran. Genau, ist zum nächsten Bauern und hat gesagt, hier, help me, please. Okay. Hat der Bauer die mit einer Waffe bedroht? Bitte, Inken? Hat der Bauer die mit einer Waffe bedroht? Nein. Wurde sie von jemand Drittes bedroht? Also nicht dem Bauern, sondern noch jemand? Schade. Wurde sie überhaupt bedroht? Ja. Gewissermaßen. Wurde sie von einem Tier bedroht? Nein. Jetzt ist ja nicht nur ein Thomas, sondern drei. Von der Frau, vom Bauern. Nee, auch nicht von der Bauernsfrau. Vom Bauern? Nee, auch nicht wirklich. Hat es denn was mit dem Bauern zu tun? Ja, es hat was mit dem Bauern zu tun. Aber der Bauer hat sie nicht bedroht. Wurde der Bauer auch bedroht? Nein. Hat das Gelände was mit der, also dazu? Also nö. Ist es relevant, ob der Bauer sexuelles Interesse an der Frau hatte? Nein. Okay. Hat er aber, glaube ich, auch nicht gehabt. Also das okay. kann ich das ausschließen. Wieso machst du dabei? War die Frau? War die Frau ein bisschen kräftiger? Nein. Okay. Er kann das trotzdem ausschließen. Nein, die war nicht jünger. War die Frau älter? Nee, die sah super aus und war genauso alt wie der Bauer. Cool. Wie alt war denn der? So alt wie die Frau. Ah, war die Frau? So alt wie der Bauer. Also es geht da um ein potenziell lebensbedrohliches Geschehnis. Ja. Ja. So, on the long run, ne? So am Ende des Tages, wie die schlauen Leute aus dem BWL-Studium immer sagen. Ach so, ja. Also Abend, wie alle normalen Menschen sagen. Ja, es war Nacht. Das stimmt, es war Nacht. Nicht am Wetter oder so. Was sagst du, Inken? Hat es was damit zu tun, dass man nachts nicht so gut sehen kann? Nee. Also sie hatten genug Licht dort. Ja, ja, Licht war genug da. Was sagst du, Christopher? Lag es am Wetter? Am Wetter? Nee, am Wetter lag es ja. nicht. Nee. Also jetzt geschwitzmäßig. Nee. Schwitzer. Okay. Mich hat ja mal einer Oberschwitzer genannt. Waren wir ja nicht. Auch schon. Nein. Was denn dann? Was ist hier? Thomas. Ja? Wenn ihr euch da unterhaltet, macht das irgendwie weit weg vom Telefon, bitte. Ansonsten hören wir nämlich alles und wir hören sonst niemanden mehr. Okay. Wir überlegen nur. Genau. Sorry, überleg davor. Leise, Chantal. Begab sich das Geschehnis im Haus des Bauern? Ja, es begab sich im Hause eines Bauern. Spielt der Raum eine Rolle? Also sag ich mal, war es in der Küche oder im Wohnzimmer? So? Ja, so gesehen spielt er eine Rolle, der Raum, ja. War es im Wohnzimmer? Nein. In der Küche? In der Küche war es nicht. War es im Keller? Nein, nicht im Keller. Im Treppenhaus? Im Treppenhaus war es auch nicht. Im Bad? Nein, nicht im Bad. Bitte, was sagtest du, Thomas? Oder wer war das gerade? Schlafzimmer. Wer hat Schlafzimmer gesagt? Christopher hat Schlafzimmer gesagt. Christopher hat recht, Schlafzimmer. Okay. Hey, was hat eine fremde Frau im Schlafzimmer von einem Bauern zu suchen? Na, wie wär's mit Pennen? Schlafen? Ja, ne? Ja. Also wäre jetzt so, was ich im Schlafzimmer des Bauern machen würde, wäre... Im Schlafzimmer des Bauern von einem Gegenstand bedroht. Genau. Okay. Der Gegenstand des Grauens. Nein, das Bett spielt dabei keine Rolle. Die Nachttischlampe? Nein, die Nachttischlampe auch nicht. War es vielleicht irgendein Tierkopf an der Wand? Irgendeine Trophäe? Nein. Das war der Spiegel. Nein. Der Kleiderschrank. Vielleicht hat sie ja geträumt. Nein. Was war, Christopher, was hast du gesagt? Spiegel. Nee, Spiegel war es nicht. War es der Kleiderschrank? Es war der Kleiderschrank. Wer hat Kleiderschrank gesagt? Thomas hatte recht. Es war der Kleiderschrank. Der Kleiderschrank hat die Frau bedroht. Und da waren ganz viele Sachen von Zalando. Was? Genau. Ganz viele Sachen von Zalando, die sie dann alle zurückgeschickt hat, und dann ist dieser Scheißladen pleite gegangen. Tja, der Kleiderschrank des Grauens. Ihr habt wohl noch nie in den Kleiderschrank geguckt beim Bauern, ne? Ihr, was glaubt ihr, was der Bauer alles im Kleiderschrank hat? Bestimmt Frauenklamotten, er war ein Crossdresser. Nein? Schlimmer, viel schlimmer. War da ein Monster drin? Männerklamotten, kurze Hosen, Socken und Sandalen. Es waren jetzt keine Lebewesen im Schrank, oder? Nein, keine Lebewesen. Ja, okay. Keine Lebewesen. Ja, keine? Oder? Ja, keine. Ja, keine. Es waren keine, ja. Also, es waren keine Lebewesen im Schrank. Verdammt. Ja, top. Hallo? Hallo? Ja, wir sind. Ah, okay. Glaube ich. Ach, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich wäre wieder in so einem Paralleluniversum gefangen. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass mir das passiert während der Sendung. Bist du aber schon nach einem Bier, oder nicht? Weiß ich nicht, hier gibt's ja keins. Aber gut, dass du es sagst. Das habe ich schon mitgekriegt. Marlene Dietrich, Allee 20 in Potsdam-Babelsberg. Wir bräuchten Bier. Und das wird langsam, wird das auch echt kein Spaß mehr. Ja? Wir, also ich würde sagen, so gegen, also wenn es bis 23 Uhr nichts gibt, dann fangen wir an, die ersten Geiseln zu erschießen hier. Fahr gleich mal los, soweit ist ja nicht von Lichtenberg nach Potsdam. Ja, das kriegst du da hin. Dann bist du genau, oh, das ist doch super, dann bist du um Mitternacht hier. Und dann kannst du mich mit zurücknehmen, da muss ich nicht mit dieser siffigen S-Bahn fahren, wo immer die Leute am Bier saufen sind. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja nur scheiße, dass ich kein Auto besitze. Boah. Echt, ey. Ich mein, immer diese unnützen Anrufer. Echt, wirklich, taugt nix. Kein Auto, kein nix, keine Ahnung. So, was war denn jetzt im Schrank? Inken wüsste gerne, was im Schrank war. Ja, was kann denn bedrohlich in einem Schrank sein? Genau. Was hat man denn im Kleiderschrank normalerweise? Ja. Na, vielleicht war vielleicht unter dem Kleiderschrank irgendwie ein Blutfleck oder so? Nee, es war die Waffe vom Bauern. Nee. Also es geht um den Inhalt des Kleiderschranks. Es geht um den Inhalt des Kleiderschranks, ja. Was hat denn so ein Bauer im Kleiderschrank, Junge? Kommt da drauf. Also, ich weiß nicht, ob jeder Bauer sowas im Kleiderschrank. Ich will es nicht hoffen, aber. Eine Mistgabel. Nee, die hat der Bauer in der Scheune. Hat das mit anderen Sachen? Haben die nicht überall Mistgabeln? Der Bauer hat die Mistgabel überall. Genau. Ja. Bah. So eine Mistgabel habe ich eine lustige Story heute gehört. Echt? Erzähl. Na, ein Kumpel von mir, der... Aber erzähl so, dass die Pointe auch wirklich am Ende ist und wir alle was zu lachen haben. Ja, okay, auf jeden Fall... War irgendein Fremder auf seinem Hof, wollte sein Motorrad klauen und er hat einfach was laufen sehen. Ja, hier auf dem Dorf ist das üblich. Ach so. Und er hat einfach zur Mistgabel gegriffen, hat sie einfach dahin geworfen und er hatte sie im Oberschenkel stecken, derjenige. Alter! Das ist so, das darf sonst nur Zeus, ne? Ja, er wusste ja nicht mal, wo er hinwirft. Es war ja einfach dunkel und er hat einfach reingeworfen, wo es bewegt hat. Krass, und dann lag der Typ mit der Mistgabel im Bein auf dem Hof oder was? Und hat er die Bullen gerufen? Er ist noch ein Stück weiter gelaufen und dann haben sie den Notarzt in die Krankenwagen gerufen. Ist ja krass. Ist das auch auf dem Dorf üblich? Mit Mistgabeln zu werfen? Ja, sie müssen die Mistgabeln, aber die sollte schon aufpassen, auf welche Gehöften da rumläuft. Oh, heftig, ey. Ja gut, aber kann ich verstehen. Ja. Ich meine, wenn er auf einmal, also es ist halt Privatgrundstück, wenn da einer reinrennt. Ja, richtig. Darf sich halt nicht wundern. Vorsicht, Mistgabeln. So, Freunde der Nacht, was ist da passiert? Was hat der Bauer im Schrank? Uiuiui. Also hat das mit den Anziehsachen aus dem Kleiderschrank zu tun? Es hat mit den Anziehsachen aus dem Kleiderschrank zu tun. Na, so ein Halloween-Kostüm. Bitte was? War es ein Halloween-Kostüm? Nein. Okay. Dann zieht man die ganze Zeit an der Bonk. Das stimmt, da zieht die ganze Zeit einer an der Bong, ne? Jetzt? Ich denke die ganze Zeit, was ist das für ein Geräusch? Ja. Das ist eine Shisha. Ja, das ist eine Shisha, ja klar. Shisha. Nee, klar. Wir haben früher auch in den Erdlöchern, da hatten wir nur, die haben wir ausgegraben, um da Sachen drin zu kühlen. um da Hack drin zu kühlen in Erdlöchern am Strand. Genau, was soll daher grillen? Hing aus dem Kleiderschrank irgendwas raus? Ja, Hack. Nee, da hing nichts raus. Entschuldigung. Nee, da hing nichts raus. Oh Gott. Lag da was davor? Nein, da lag auch nichts davor. Lag da was rundherum, also drauf? Das ist so ein Mettrand. Nee, auch nicht. Wir haben ja eben schon gelernt, es hing mit den Klamotten, also mit den Anziehsachen zusammen, es hängt mit den Anziehsachen zusammen, die im Schrank waren. Was wir jetzt machen, ja, ist, ihr geht jetzt alle mal brav in euch. Ja? Guckt mal, ob ihr da Hack findet. Hoffentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich nicht, sonst wäre das ein Fall für einen Arzt. Und wir machen die Nachrichten. Und nach den Nachrichten, da dürft ihr euch weiter um Kopf und Kragen rätseln. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Ja. Okay, bleibt dran, geht gleich weiter. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und seid eingeladen anzurufen, hier Spaß zu haben am Telefon, und zwar Spaß mit Rätseln. Die Rätsel gehen so, dass ich einen Sachverhalt schildere. Zu diesem Sachverhalt gibt es eindeutige Umstände. Die Lösung praktisch, also die eindeutigen Umstände, die habe ich hier auch da. Ihr ruft hier an unter 0331 70 97 110, stellt mir Fragen, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann, und tastet euch so an das Ergebnis heran. Im Übrigen hätten wir gerne ein paar Bier in die Marlene-Dietrich-Allee 20 in Potsdam-Babelsberg. Fritz. Blue Moon. Wir lösen Rätsel, und das Rätsel, das ihr jetzt lösen müsst, ist folgendes. Als eine Frau nach einer Panne bei einem Bauern für eine Nacht Unterschlupf suchte, wäre es beinahe um sie geschehen gewesen. Wir haben bisher gelernt, dass es, dass ihr Leib und Leben bedroht war, dass es im Schlafzimmer vor sich geht, dass es mit dem Kleiderschrank zu tun hat, und zwar mit dem, was im Kleiderschrank ist, nämlich etwas zum Anziehen, das sie so sehr bedroht. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer, und ich lade euch ein, hier anzurufen, Fragen zu stellen, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann, um so auf des Rätsels Lösung, also an die näheren Umstände dieses Sachverhaltes mit der Frau und dem Schrank, euch heranzutasten, um dann irgendwann vor einer Lösung zu stehen, für die es auch garantiert nichts zu gewinnen gibt, außer Fame. Und um Fame spielen hier gerade Inken, Paul, Thomas und Christopher. Thomas, ihr seid noch nie, seid ihr noch, geht's noch? Weil ihr die ganze Zeit der Bon. Okay. Hallo? Hallo? Ja, Entschuldigung, ich hatte gewechselt. Wen, was? Ja, in Kopfhörer. Ach so. Ich hole mal hier noch ein bisschen Leute dazu, damit hier was Stimmung in die Bude kommt. Hallo Dominik. Moin, hallo. Und hallo Oskar. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Moin. Ihr seid mal, wie seid ihr, ihr seid drauf. Oskar und Dominik, dann sag doch mal. Naja. Ich glaube, ich habe die Lösung. Was? Du bist du so einer von diesen Spielverderbern, die das zu Hause haben und die Lösung wissen und Ich habe gerade die ganze Zeit während der Nachrichten darüber nachgedacht und dachte mir. Das soll ja auch helfen, denken, habe ich mal gedacht. Ist die Frau gegen irgendwas allergisch? Nee. Was der Typ im Schrank hat und jetzt sieht sie sich an und Nein. Schade. Jo. Allergisch gegen Vandalen. Ne? Womit jetzt auch, gleichzeitig haben wir jetzt en passant praktisch belegt, dass Denken nicht hilft. Ist ja auch nicht schlecht. Ich habe zwischendurch auch an irgendeinen Imkeranzug gedacht, wo eine Biene dranhängt. Ja, nicht schlecht, aber falsch. Moment, erstmal Inken. Inken versucht die ganze Zeit, du musst dir das Wort nehmen, Inken. Wir sind Männer. die muss man, also die freiwillig geben die nix ab. Ja, okay. Sieht die Frau denn die Klamotten? Ja. Wenn die im Schrank sind? Wie sieht man Klamotten, die im Schrank sind? Na, durchsichtig, also Glas. Ich weiß nicht, also ich mache den Schrank auf, wenn ich sehen will, was im Schrank ist. Also, na, ist denn der Schrank offen? Naja, sonst will die Frau ja nicht sehen, was drin ist. Macht ihr nie, ne? Nö. Wenn ihr irgendwo im Bad seid, irgendwie schön frisch gekackt habt, dann guckt ihr hinterher beim Händewaschen auch nicht in das Schränkchen, was da hängt, ne? Nie. Natürlich. Ihr vertauscht auch nie die Globuli, ne? Natürlich nicht. Ihr seid so gute Menschen. Fritz-Hörerinnen und Hörer sind so gute Menschen. Auf jeden Fall. Na, der Bauer hatte in irgendeiner Weise ungewöhnliche Klamotten. Ja. Okay. Hat er Frauenklamotten? Nee, Frauenkleider sind nicht ungewöhnlich. Hatte das was mit der Farbe zu tun, der Klamotten? Ja. Sind es Schlachtesachen? Nee, keine Schlachtesachen. Schlachteplatte im Schrank hängen. Kann ich Klamotten weiß? Nee, so ein Kittel, so ein Schlachtekittel. Nee, kein Schlachtekittel. Die Klamotten waren weiß, ja. Oh. Weiß Doktor. Doktorsachen. Ein Halloween-Kostüm? Nein, Doktorsachen. hatten die Klamotten einen Zweck, als zum Beispiel im Arzt oder so? Ja. Ja, es war Reißwäsche. Nee. Hat die Frau einen Schreck bekommen, an dem sie fast gestorben wäre? Nein. Hat die gedacht, das war ein Geist? Nein. Okay. Zwangsjacke. Nein. Also sie hat einen Schreck bekommen, ja, aber sie ist nicht, also sie wäre nicht daran gestorben. Richtig, am Schrecken nicht. Okay. Kam ihr etwas entgegengeflogen aus dem Schrank? Es kam ihr nichts entgegengeflogen aus dem Schrank. Also an den Klamotten war irgendwas Besonderes? Ja, das waren besondere Klamotten. War da was dran? Da war nichts dran. Waren die Klamotten gegen irgendeine Krankheit? Nein. War es eine Zwangsjacke? Nein. Das wäre ja gegen eine Krankheit. Das hat nichts mit einem Arzt zu tun. Das hat nichts mit einem Arzt zu tun. Aber die Klamotten waren weiß, ja? Ja. Okay. Hat es was mit einem Beruf zu tun? Nein. Stand auf den Klamotten was oben? Bitte was? Stand auf den Klamotten was oben, irgendeine Schrift? Ach, drauf, oben. Nee. Sind die Klamotten überhaupt wichtig? Ja. Hat da gerade einer ein Bier aufgemacht? Ja. Boah, das ist so assi. Ich trinke dann jetzt mal einen Schluck Wasser, stilles Wasser. Ja? Mm. Trägt man die Klamotten? Lecker, stilles Wasser. Mm. Ja, ich hab Wasser mit Rödinger. Von Wasser wird man auch nicht fett. Oh, warte. Okay, ihr habt mich noch nie gesehen. Na gut. Trägt man die Klamotten nur zu einem bestimmten Anlass? Also richtig. Ein Hochzeitskleid? Nein. Oder so. Oder so. Es fällt in die Kategorie oder so. War das jetzt so Klamotten wie Hose und Jacke oder irgendwelche speziellen? Also ja. Waren es Klamotten wie Hose und Jacke? Nein. Waren es spezielle Klamotten? Ja. Also waren spezielle, es Kleider? Spezielle Spezialklamotten. Naja, Kleider kann man jetzt so nicht sagen. Ja, aber wenn man jetzt, wenn es ja keine Hosen und keine Jacken oder T-Shirts sind? Ja. War es ein Kostüm? Nee. Waren es Mäntel? Nein. Schürze? Nein. War es eine Maske zur Atemreduktion? Nein. Ja. War es ein Hemd? Nein. Bikini? Ein weißer Schlüpfer? Nein, genau. Ein weißer, riesiger Schlüpper. Hat das jeder von uns in der Runde im Schrank? Ich will es nicht hoffen. Also ich habe es nicht im Schrank. Aber ich bin auch ein anständiger Mensch. Ich weiß ja nicht, wie es mit euch so ist. War es ein Stormtrooper-Anzug? Nein, sowas habe ich im Schrank. So. Ist halt immer ein bisschen mühsam, den anzulegen, aber... Wie war das mit normalen Menschen? Was? Ja, nur für besondere Anlässe wie Hochzeiten und so. Ne? Genau, dafür ziehe ich den Stormtrooper-Anzug an. Und randaliere dann besoffen in der Kirche. Ja. Ja, und machst die ganze Zeit so Laserknarrengeräusche. Genau, weil ich natürlich keine echte Laserknarre habe, schwinge ich dann irgendwie am Leuchter in der Kirche hin und her mal. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. Und meine Freundin sitzt dann immer hinten in der Ecke und macht R2-D2. Guck, wir sind seit Jahren sind wir nicht eingeladen worden, ist auch komisch. Obwohl das eigentlich eine super Performance ist. Also wo die Frau, wo die den Schreck gekriegt hat, da stand die vor dem Schrank oder lag die da auf dem Bett? Also stand die vor dem Schrank? Ja. Hat sie den aufgemacht? Ja. Oh. Der weiße Bademantel ist nach vorne gefallen. Nein. War ein Bademantel? Nein. Nein. Nein, hat die also, auf dem Schrank. War nicht aus dem Schrank? Nee. Hm. Ich würde so gerne ja sagen, dann könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde über Geräusche spekulieren, die aus Schränken kommen. Ich stelle mir das sehr, sehr lustig vor, so insgesamt. Aber da kamen keine Geräusche aus dem Schrank. Ich habe ja so ein Ding, ich habe so ein Ding mal geschenkt, riecht total geil. Das ist so ungefähr so groß wie so ein 2-Euro-Stück und ein Zentimeter dick. Und das ist so ein kleiner Lautsprecher mit so einem Klebestreifen auf der anderen Seite. Und den kannst du halt unter den Tisch kleben oder sowas und einschalten. Dann macht der nach irgendeinem Zufallsprinzip Geräusche. Und zwar so. So, aber eben immer nur so kurz und so leise, dass du nie so genau rausfindest, woher diese Geräusche eigentlich kommen. Das ist total cool. Wenn du sowas bei einem unter den Tisch machst, der wird irre. Wo hast du den her? Ich habe das mal geschenkt gekriegt. Mir hat das mal jemand geschickt. Ich weiß leider nicht, wie das heißt, aber das hat bestimmt einen Namen und man kann das googeln. Vielleicht ist ja irgendwie die Schattenredaktion gerade am Start und kann mir auf Twitter mal sagen, wie das heißt, dieses Ding, was Geräusche macht. Also was man unter den Tisch, das ist sehr cool. Ja, Entschuldigung, bitte. Sorry. Also die Klamotten, haben die nur unnormale Menschen? Ja. Also ich habe keinen Sturmtrooper-Anzug im Schrank. Also, ja, okay, das ist trotzdem normal. Bin ich. Normale Menschen. Also ich habe selber den Schrank auf. Gab es einen bestimmten Anlass, warum sie den Schrank aufgemacht hat? Ein Geräusch oder wo? Nee. Die hat den halt aufgemacht. Warum macht man Schränke auf? Mein Gott. Ja, warum macht man Schränke von fremden Leuten? War die zu der dieses Zeit Bollo, in das Bollo-Fernsehen macht sogar Programm daraus, in andere Leute Schränke reinzugucken. Warum? Ne? Man macht das halt. War sie zu der Zeit ja, hier ist es. Warte mal gerade. Ich glaube, ich habe gerade gesagt gekriegt, wie das Ding heißt. Box. Kai, ein Teil der Schattenredaktion. Genau, das ist es. Das ist es. Annoy-a-tron heißt das. Also, ja, Stressatron, also auf den Sack geh Atron. So Erneu-Atron. Kostet $10. Und macht dann The tiny device. Danke. Tiny device produces 6 annoying noises. Das ist echt cool. Ja, packst du einfach in die Ecke. Und ist halt auch nicht ganz so, ist halt auch nicht ganz so schlimm wie die Sache mit dem Fisch oder den Maden. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Sind schon Ferien, ne? Ja. Das ja. Mit dem Fisch oder den Maden, das ist für den letzten Schultag. Okay. Stimmt, das kenne ich auch. Genau, ne? Einfach mal im Angelladen 5 Pakete Maden kaufen und oben auf den Schrank offen hinstellen. Ja, die werden dann irgendwann zu Fliegen und wenn die Sommerferien vorbei sind, sind halt überall Fliegen im Raum. Also überall. Ah ja. Die meisten sind dann allerdings schon tot. Ich kenne das mit der Käseschule hinter der Heizung. Ja, auch nicht schlecht. Das kann man auch mit dem Fisch machen. Fisch unter den Schrank. Wenn man dann so in die Schule kommt und man kriegt einfach einen anderen Klassenraum und da kommen dann gerade die Erstklässler oder so rein. Du kannst auch noch ein Stück Fleisch hinlegen, damit die Fliegen die ganze Zeit was zu essen haben. Dann sind die auch noch am Leben. Das ist dann auch ein total cooler Effekt, wenn dann so die Tür das erste Mal aufgemacht und dann so 1000 Fliegen! Sowas solltet ihr natürlich nicht machen, weil das ist Sachbeschädigung. Ja, eben. Ich geh nicht mehr zur Schule. Ja, dann kannst du es ja machen. Nee, also dafür gibt es richtig, richtig Ärger. Also so richtig, weil der Raum ist danach quasi unbenutzbar. Und bestenfalls trittst du dann an, um den Raum zu renovieren. Und deine Eltern zahlen das auch. Also meine. Bestenfalls spricht man sich mit allen anderen Klassen in der Schule ab. Und dann sind neben denen alle Räume raus. Naja, aber dann werden halt auch alle Räume saniert. Also ich war dabei. Das endet nicht gut. Also es ist ein Mordspaß. Also wirklich, es ist ein Mordspaß. Aber hinterher hast du echt ein Problem und wahrscheinlich auch Hausarrest. Da kann ich eine Story erzählen. Jetzt. Warum machen wir eigentlich keinen Streiche, Blue Moon? Bei uns gleich an der Schule gibt es so einen Laden, da gibt's also so ganz viel Krimskrams. Und dann gibt es da so ein Furz, so ein Furzpaket. Ein Furzpaket? Das kann man so aufschneiden. Und da sind dann Fürze drin. Ja, ja. Und das stinkt auch ziemlich durchdringend. Und es hat so ein Kumpel von mir gemacht. Wie das stinkt. Das stinkt nach faulen Eiern, nach allem. Aber, krass. Ja, richtig, richtig krass. Also es ist Ich glaube, es ist so eine Schwefellösung. Ja, aber das kann man doch total super machen, weil, also hier bei mir vorm Sender, ja, da sind immer die Kollegen, die rauchenden Kollegen, ja, die gehen dann immer, die tun immer so, als wären sie total, total rücksichtsvoll und gehen raus zum Rauchen, stehen aber so dicht an der Tür, dass du praktisch keine Chance hast, nicht durch deren Gestank zu laufen. Und manchmal gelingt es mir halt, während ich da durchlaufe, einen fahren zu lassen. Und dann freue ich mich immer total, weil ich so, jetzt habe ich es euch auch mal gezeigt. Aber wenn man das natürlich so reproduzierbar hat, dass es immer stinkt, wenn man da vorbei, das ist doch super. Naja, aber das ist so, wenn du da so einmal löst, also derjenige hat das gemacht, also in der Pause, und dann nach der Pause kam dann so der Lehrer rein und der so, boah, was ist denn hier? Alle standen schon außerhalb des Klassenraums und dann so, nee, können wir jetzt hier nicht machen, dann müssen wir in einen anderen Raum gehen. Der Lehrer dann so. Und wir sind dann halt in den anderen Raum gegangen und die Lehrerin dann erst so, ja, was denkst du, was hast du dir hier überlegt, warum, wie erlaubst du dir das hier sowas zu machen? Und der hat sich dann halt rausgeredet, ja, aber dann halt, also, der hat dann noch einen Verweis gekriegt, aber... Ich hätte schon mal fast eine Androhung auf dem auf den Klassenleiterverweis bekommen. Ja, nur eine was ist denn eigentlich ein Klassenleiterverweis? Also wie ist da, ich weiß überhaupt nicht, wie ist denn da so die Eskalationsstufe? Wenn du frei hast, wirst du von der Schule für ein paar Tage. Und das heißt, wenn du frei haben willst, musst du einfach nur dreimal Scheiße bauen. Genau. Ja. Da kommst du irgendwann auf eine andere Schule. Ja, und ich hatte schon mal eine Androhung, weil ich mit einem also ich bin allein drauf gekommen und auf die Idee und das Freund hat so nachgemacht. Ich bin auf die Idee gekommen beim Blumengießen in der Pause Wasser aus dem Fenster über die Fensterbank nach draußen auf dem Hof Wasser zu gießen. Über das Fensterbrett. Ja und? Das reicht bei euch für einmal einen Strike? Das ist irgendwie komisch, weil ich habe das waren viele Kinder und so und ich glaube schon, dass ich ein paar getroffen habe oder so. Aber die Lehrerin, die Aufsicht hatte, die war 50 Meter weit weg und die soll was abgekriegt haben. Und deswegen hat die mich verpetzt. Oh, wegen Wasser? Ja, weil ich Wasser aus dem Fenster gekippt habe. Das war kein Wasser, das war Bier. Genau, das war siedendes Pech. Heißes Bier war das. Kochendes Bier. Mach das nicht, Christopher, mach das nicht. Nicht aus den Leitungen, Jungs. Nix. Hier, genau, ihr fliegt, sonst fliegen hier Leute aus der Leitung. Es rollen hier Köpfe. Tut mir leid. Als eine Frau nach einer Panne bei einem Bauern für eine Nacht Unterschlupf suchte, wäre es beinahe um sie geschehen gewesen. Ja, jetzt sind wir wieder im Thema. Ach so, ja. Irgendjemand muss das hier ja mal ernst nehmen. Ja. Ich will das ja ernst nehmen. Ja, ich will das auch, aber es gelingt mir nicht. Nehmt das ernst. Genau, man muss sich auch an die Regeln halten, sonst macht es keinen Spaß. War der Schrank sehr groß? Keine Ahnung, was wäre denn ein sehr großer Schrank im Vergleich zu einem großen Schrank? Die Klamotten, die waren ja für unnormale Leute. Und ja, für Bescheuerte. Waren bescheuerten Klamotten. Also doch eine Zwangsjacke. Ja, genau, zu kurze, enge Jeans. In Weiß. Nein, waren die Klamotten da eher so ganz viel hautbedeckend? Ja, doch. Achso, ich hätte jetzt als nächstes gefragt, ob die ganz unhautbedeckend waren. Unhautbedeckend? Ja. Was ist denn Unhaut? Bedecken Sie mal Ihre Unhaut! Wie sieht das denn aus? War das ein Ganzkörperanzug? Nee. Also es waren mehrere Teile. Ja. War es ein Stormtrooper-Outfit? Nee, man noch nicht. Schon. Ach so. Ein Chewbacca-Kostüm. Ja, was denn ich weiß. Ich denke gerade an einen Pilz. Ein Pilz? Ja, hätte ich ja auch gerne. Wir bräuchten hier dringend Pilz. Willst du die Adresse nochmal sagen? Ich glaube, die ist mittlerweile angekommen. Ich mache das nachher nochmal in den Nachrichten. Potsdam. Alles weg. Eilmeldung. Also, wenn du zum Großsee kommst, kriegst du ein bisschen Bier, ne? Zu welchem See? Großsee. Ist es der überm Kleinsee? Ja! Wirklich jetzt! Gibt's noch einen Kleinsee? Ja, der ist direkt daneben. Mhm. Wirklich, ohne Witz jetzt. Wo ich herkomme, ne? Da gibt's zwei Dörfer direkt nebeneinander. Das eine Dorf heißt Jakob Willesheim in einem Wort. Und das Dorf daneben heißt Frau Willesheim. Unser Dorf heißt Wirknitz. Wirknitz ist auch schön. Das ja, und unser Dorf ist die reichste, also unsere Gemeinde ist die reichste Gemeinde in der Umgebung, ja. Und heißt Wirknitz. Ja, Wirknitz. Herzlichen Glückwunsch. Wirk. Ich hole mal hier ein bisschen Hilfe rein, das hat ja überhaupt keinen Zweck mehr. Ihr seid ja überhaupt nicht mehr auf Linie hier. Guten Abend, Roman und Matthias. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. So. Hallo. Habt ihr vor, das hier ernst zu nehmen? Ja. Opfer, ey. Denk schon, ja. Ihr habt das Spiel nicht verstanden, genau. Würde ich sagen. Ihr habt das. So. Also, was hat die Frau im Schrank gesehen? Was hat sie in dem Schrank gesehen? Kleidung. Wir hatten gesagt, dass die Kleidung weiß ist. Kleine, ja. Hautbedeckende Kleidung. Hautbedeckende, genau. Kleidung, nicht Unhaut. Und da will ich jetzt nicht die Lösung, ich glaube, die Lösung zu kennen, aber ja. Ich gebe mal einen Tipp. Der Bauer ist in den Südstaaten von Amerika zu finden. Ja. Zu finden. Ja, da ist der Bauer zu finden. Eishockey! Nein. Jetzt Eishockey? Ah. Okay, weiterer Tipp. Die Hautfarbe der Frau. Schwarz? Für die anderen jetzt. Also für mich ist ja klar. Für dich ist es klar. Ach nee. Was? Ja, also die Frau war schwarz. Richtig, die Frau war schwarz. Ja. Und hier weißer Kuckucksklan. Im Schrank hängt ein Kuckucksklan-Anzug. Genau, so, und das ist eine Kutte oder was, wie nennt man das? Der Kuckucksklan ist eine rassistische Vereinigung in den hauptsächlich in den Südstaaten der USA. Die so weiße Kutten mit weißen spitzen Mützen tragen und am liebsten alle Schwarzen verbrennen würden. Und ich glaube, ist sogar verboten, der Ku Klux Klan. Da gab es damals in diesem Film von, wie hieß er denn? Bowling for Columbine hieß der Film. Da gab es es schön erklärt. Und als der Ku Klux Klan verboten wurde, wurde die National Rifle Association gegründet. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber der Film hat das so dargestellt, als wäre eigentlich die NRA letztendlich auch nichts anderes als der Ku Klux Klan in einem anderen Deckmäntelchen. Dann hätten wir jetzt. Ja, hallo, wer hat da Hallo gesagt? Roman. Dominik, warte mal. Der Roman hat Hallo gesagt. Was können wir für dich tun, Roman? Ja, ich habe eine Frage zu dem Thema, beziehungsweise keine Frage, sondern würde gerne wissen, ob das ein Pelz ist, der am Schrank hängt. Na, das Rätsel ist gerade gelöst worden. Wenn ich nochmal kurz darauf. Ich war nämlich gerade voll in einem Empfangsloch und habe nichts mehr mitgekriegt. Ja, das haben wir gemerkt. Ja, verdammt. Du merkst das jetzt auch, ne? Aber ja, ich merkst du selbst, auch. Ne? Ja. Nee, es war also ein Ku Klux Klan Kostüm, ein Ku Klux Klan Kostüm, das der da anhatte. Ich denke, es war kein Kostüm. Naja, es ist halt immer, hängt ja immer vom Betrachter ab, ne? Also für unser einen, also wenn wir solche Leute sehen, lachen wir uns halt kaputt, dann muss es ein Kostüm sein, die meinen das ganz schön ernst. Ja, und dann muss wieder Gene Hackman kommen und denen allen den Arsch aufreißen. Das nächste Rätsel heißt die Tür. Als eine Frau eine Tür öffnete, wusste sie sofort, wer ihren Mann getötet hatte. Jetzt müsst ihr euch mal irgendwie untereinander unterhalten, während ich die Lösung lese. Also der Mann ist gestorben. Ihr sollt euch untereinander unterhalten. Nicht mehr, warte, ich muss mich mal... Ich mache meinen Kopfhörer mal leise, damit ich das Elend nicht mit anhören muss. Ja. Das geht nicht lauter. Ja, Kühlschranktür. Ja. Gab es heute zum Mittag? Zum Mittag. Brötchen. Brötchen zum Mittag. Ja, so, fertig. Wir hatten kein Mittag. Ihr hattet kein was? Kein Mittag. Ich esse nie Mittag. Wir essen immer nur Frühstück und Abendbrot. Mittagsessen auch nur Flaschen. Hab ich aus einem Film. Das ist mein Mittag auch bloß aus Flaschen. Wen hat's denn da jetzt? Ich glaube, jetzt hat gerade Matthias rausgebatzt. Na, dann hätten wir wieder eine Leitung frei. Ich bitte jetzt ausschließlich um Anrufe von Frauen. Ja, also Männer, wenn jetzt Männer anrufen, werden die jetzt nicht mehr durchgestellt. Nur noch Frauen. 0331 70 97 110. Ja, alles gut. Da hatte ich ja noch Glück. Da hast du, ja, du bist der letzte Mann. Nee. Gibt's bestimmt auch irgendeinen Film. Ja. Der letzte Mann. Last Man Standing. Quiet Earth. Yeah. Quiet Earth, geiler Film übrigens. Oh, apropos geiler Film. Heute Nacht um zwei. Okay, heute Nacht um zwei. Aber heute Nacht um zwei im ZDF The Big Lebowski. Können wir nicht gucken. Ah ja, habe ich neulich erst gesehen. Ja, außerdem habt ihr alle Internet und könnt ihr jeden Film jederzeit gucken. Ach, den hat... Aber nicht am See. Nee, am See ist das schlecht. Mein Lateinlehrer hat den schon mal im Unterricht vorgespielt. Auf Latein? Nein, in Deutsch. Lebowskius Maximus? Nee, das wäre aber mal geil. Ah, das ist so, ne, das ist so Vertretungsunterricht. Ja, komm, wir gucken einen Film mit einem bowlenden Säufer. Ja. Das ist so... Was okay, ist da draußen los? Jetzt ist der, jetzt gehen hier alle. Jetzt lassen mich die Kollegen. Naja. Nee, draußen sind jetzt eigentlich, gerade ist der Kollege verschwunden. Naja. Der geht Bier holen, genau. So, was ist hier passiert? Als eine Frau eine Tür öffnete, wusste sie sofort, wer ihren Mann getötet hatte. War jemand hinter der Tür? War es eine Durchgangstür, also eine Tür zu einem Raum oder zu einem Haus oder was weiß ich? Ich denke, es fällt in die Kategorie oder was weiß ich, es war keine Durchgangstür. Was wollte ich von der Tür? Das waren zu viele durcheinander. Wir fangen mit Inken an. War jemand hinter der Tür? Nein. Dann war, glaube ich, Roman mit im... Hat der Mann hinter der Tür gehockt, irgendwas Nein. aufgehoben? Nein. War sie eine Schranktür? Es war eine Schranktür. Kühlschranktür. Nein, eine Schranktür. Keine Kühlschranktür. Auf gar keinen Fall war es eine Kühlschranktür. Garantiert nicht. Nochmal, Thomas. War es wieder ein Kleiderschrank? Das ist ein Kleiderschrank. Ja, genau. Ja, sagen wir, es war ein Kleiderschrank. Kann auch ein Werkzeugschrank gewesen sein. Die Frau war bei Thomas. Warte mal, ich unterbreche Inken schon die ganze Zeit. Inken, was denn? Die Frau war bei den Bauern von vorhin im Haus. Nein. Und der Mann Nein. war dunkel. Auch nicht. Der Mann der Frau war dunkel. Thomas? Der Täter hat sich halt im Schrank versteckt, ja? Nein. Nee. Achso. Warum das nicht? Da hingen Sachen, an denen man den Täter erkannt hat. Ja. Hat die erste Frage was mit dem zweiten zu tun? Das, bitte was, Thomas? War das ihr eigenes Haus? Ja, nee, nein. Das Haus von ihrem Mann? Nein. War der Täter ein direkter Bekannter der Frau? Ja. Das Haus vom Täter? Ja. Aber wenn sie dann eine Schranktür aufmacht und wenn sie sowieso bei... Thomas, lass Oskar mal ausreden, bitte. Nochmal, Oskar. Also wenn sie bei dem zu Hause ist, dann weiß sie ja sowieso, von wem das Haus ist. Ja. Aber das bedeutet ja, dass sie da was findet im Schrank, wo sie daran festmacht, dass der Mann... ihren Mann umgebracht hat. Ja, genau so ist es. Aha. Na, waren die Sachen von ihrem Mann in diesem Schrank? Nein. Vom Täter. Waren die Sachen von ihr im Schrank? Na, Dominik, Sachen von ihr? Nö. Hatte der Täter eine Beziehung zu der Frau? Ja. Waren die Sachen mit Blut befleckt? Warte mal eben. Nein. War es eine Waffe? Oskar, nochmal? War es eine Waffe? Nein. Hatten die beiden ein direktes Verwandtschaftsverhältnis? Nein, kein Verwandtschaftsverhältnis. Also liebes Verhältnis? Ja. Hatten die ein sexuelles Verhältnis? Vermutlich. Und der Ehemann von der Frau ist spionieren gegangen? Nein. Okay. Hatte die Frau zu dem Täter ein Arbeitsverhältnis? Nein. Okay. Also einfach nur freundschaftlich? Ja. Und sexuell? Ja. Da braucht es ja Freundschaft für. Ja, vermutlich war es eine Affäre, aber das ist völlig irrelevant. Unrelevant ist das. Das ist irrelevant. Wollte der Täter den Mann umbringen? Ja. Naja... Damit der Täter die Frau heiraten kann. Nö. Hat sie das zufällig ergeben? Was? Na, der Mord. Welcher Mord? Naja, der hat doch den umgebracht, oder? Ja. Naja, war das zufällig oder war das geplant? Also war das geplant? Ja. War es ein Unfall? Nein. War noch jemand in dem Raum, in dem die Frau war? Also mit der Tür? Das weiß ich nicht. Ist relevant, wie er den umgebracht hat? Ja. Auch warum? Also geht es jetzt um die Klamotten? Auf einer Metaebene. Aus Notwehr? Nein. Also sie hat ein belastendes Beweisstück in dem Schrank gefunden. Ja. Also geht es jetzt um die Sachen? Was? Geht es jetzt um die Sachen? Wie? Die Kleidungsstücke? Ja, was hat sie da gefunden? Ne? Also woher weiß sie? Die Frage ist ja eigentlich, woher weiß die Frau, wer ihren Mann getötet hatte? Hat sie den Mann gefunden? Nein. Genau. Ach, da bist du, Karl-Heinz. Ist der noch im Schrank? Bitte was? Saß der Täter noch im Schrank? Nein. Trug das Opfer ein... Also, hier Thomas? Warte, da war doch gerade, wer hat denn da gerade was gesagt? Ich hatte gefragt. Ja, Roman war gerade dabei. Nee, ich hatte gerade nichts gesagt. Ach so. Na dann, Thomas. Ah, dann halt, sag mal was. Sag mal einer was. Der Mann wurde umgebracht, dabei ist was abhandengekommen und das hat die Frau in dem Schrank gefunden. Nein. Trug das Opfer einen Hinweis auf den Täter bei sich? Trug das Opfer einen Hinweis auf den Täter? Nein. Also das belastende Beweisstück, war das ein Kleidungsstück? Ja. Okay. War es etwas, was dem Opfer gehört hat? Nochmal. War es etwas, was dem Opfer gehört hat? Nein, nein. Oder sowas? Nein. Hat es dem Typen gehört, der den umgebracht hat, den Mann? Ja. War es eine Hose? Nee. War es eine Gürtel? Nee. War es ein T-Shirt? Nee. Spielt es eine Rolle, was es für ein Kleidungsstück ist? Ja. Okay. Waren es Schuhe? Nee. Ein Schal? Nee. Was aus Stoff? Nee. Achso, ja, Entschuldigung. Vermutlich. Also, ich vermute mal. Wahrscheinlich. Ein Schal? Nein. Hat sie bei dem Mord oder bei dem Attentat den Täter nicht erkannt, aber Kleidungsstücke gesehen? Ja. Und die hat sie in dem Haus wiedererkannt, wo ja. Sie dann wieder bei dem war. Also hat sie beobachtet, wie ihr Mann umgebracht wurde? Ja. Okay. Aber den Täter dabei nicht erkannt. So sieht's aus. War das Kleidungsstück eine Mütze? Nee. War es irgendwie BDSM? Nein. Hat sie seine Socken erkannt? Nein. Seine Handschuhe? Auch nicht. Oh, ist das langweilig. Ich hätte jetzt doch gerne ein Bier. Und zwar in die Marlene-Dietrich-Allee 20 in Potsdam-Babelsberg. War es ein Mann Hut? Ein Hut? Nein. Eine Maske? Ja. Kugelsklan. Nee, das wäre doch jetzt billig. So eine Motorradhaube, so eine Sturmhaube, nein. Oder? Nein. Das hier, Thomas? Ja. Das war eine Schweinemannmaske. Eine Schweinemannmaske? Was ist denn eine Schweinemannmaske? Wie bei was? Ja, von Zorda. Habe ich nicht gesehen. Könnte man die Maske als Halloween-Maske tragen? Könnte man die Maske was? Helge Schneider, den Schweinekopf. Könnte man die Maske als Halloween-Maske tragen? Wenn man das wollte, ja. Also ist sie lustig? Nee, also eher nicht. Also zumindest nicht lustig gemeint. Ist es wichtig, was die Maske darstellt? Ja. Nein. Ist die Maske ein Bild von ihrem Mann? Nein. Ist die Maske weiß? Ist die Maske was? Ist die Maske weiß? Das weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, Maske, oder? Spielt der Beruf des Täters und der Frau eine Rolle? Jein. Also des Täters ja. Er war Polizist. Nein. Es war eine Clownsmaske. Also Berufe, in denen man eine Maske trägt. Genau, Berufe, in denen man eine Maske trägt. Okay. Wir zählen auf. Eine Clownsmaske. Nein. Eishockeyspieler. Nee. Eine Lackierermaske. Feuerwehrmann. Nein, kein Schweißer, kein Feuerwehrmann. Auch kein Lackierer. Auch kein Lackierer. Ein Fleischer. Nein. Nee. Maske? Arzt. Nee. Arzt? Arzt? Eine Atemmaske. Ach so. Ja, so eine Stoff. Ach so, nee. Eine Partikelschutzmaske meinst du? Ja. So heißt das? Partikelschutzmaske. Ah, cool, wusste ich auch noch, habe ich auch noch nicht gehört. Hat ja auch diese eine Musikgruppe. Diese eine Musikgruppe hat Partikelschutzmasken. Ja. Wegen dem Staub auf der Bühne. Wie heißt die eine Band? Dead Adam. Ah. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Was für eine Maske. Ich hätte es gab früher eine Serie mit einem Zauberer, der hieß Der Mann mit der Maske. Der hat immer so Zaubertricks in. Ja, stimmt. War es eine Wrestler-Maske? Ach, das war dieser, der immer der Zaubertricks verraten hat, ne? Ja, genau. Wie assi, oder? Ich meine, das ist total assi. Also ich meine, das geht doch gerade darum, dass man nicht weiß, wie der Trick funktioniert und darum total beeindruckt ist. Ja, aber die war so einfach, wie er erklärt hat. Ja, okay. Ich glaube, das war was. War es eine Wrestler-Maske? Nein. War es wichtig, in welchem Land der gewohnt hat? Nö. Was er für Hobbys hatte? Nee. War der mal ein Artist? Nein. Oder ich weiß nicht, wer gefragt hatte, aber war es eine Vendetta-Maske? Nein. Oder wurde es schon erwähnt? Das wurde auch noch nicht erwähnt. War der Mann im öffentlichen Dienst tätig? Ja. Der war im Kraftfahrer? Nein. Der war was? Nein, alles gut. Okay. Ich wollte gerade Polizist sagen. Nee, die tragen in der Regel keine Masken. Ja doch, diese Robocop. Polizisten, die auf der Demo dann immer Passanten zusammenschlagen, die tragen Masken, aber genau. Sonst nicht. Jetzt halt nicht mehr, Digga. Was diskutiert ihr denn da? Was diskutieren die denn da? Ramon, was diskutiert ihr denn da? Ramon? Nee, Roman. Und was diskutiert ihr? Ja, Oskar? Ich habe mal eine Frage. Ja, stell mal. Du arbeitest ja beim Radio. Warte mal, ich gucke mich mal gerade um. Ja, doch, warte mal. Fritz. Neue ja, doch, Musik. Wird, ja, scheint Radio zu sein. Danke. Bist du dann auch Beamter oder zählt es nicht? Ich bin Hörfunkbeamter. Ja. Nein, bin ich nicht. Wir sind alle nicht verbeamtet, obwohl diejenigen, die hier unbefristete Festanstellungen haben, ähnlichen Kündigungsschutz genießen wie Beamte. Aber also Beamte sind wir nicht. Der Einarmige. Der Einbeinige? Der ist kein Beamter. Nein. Der Einbeinige, der geht immer nur ans Telefon, wenn ich eine Radiosendung mache. Der ist ja kein Beamter. Der kann froh sein, dass er überhaupt hier ein bisschen ein Almosen kriegt. Echt? Wen hat's denn da jetzt zerrissen? Oh, das war Roman. Naja. Ja, dann. Einer weniger. Ein Richter? Der Einbeinige? Nee, der war kein Richter. Nein. Der Einbeinige ist von hündischem Charakter. Nein, und schnüffelt immer so um mich rum. So. Und ich verbiete dem halt ins Studio zu kommen. Aber Richter haben keine Maske auf. Ja, ich kenne es doch, Richter. Was denn? Tragen denn Radiomoderatoren Masken? Ja. Ja. Radio, weil wir so brutal so fiese Radiogesichter haben. Klassisches Radiogesicht. Das ganze Radio ist eigentlich die Maske. Wir sehen alle so schlimm aus. Ja, damit man euch auch Radio in der Öffentlichkeit nicht erkennt. Genau. Ihr seid ja auch radioaktiv. Wow, der war tief unten. Da komme ich auch noch hin, Freundchen. Wenn ich hier mal ein Bier kriegen würde, dann käme ich da auch hin. Früher hat das noch funktioniert. Da hast du gesagt, ich hätte gerne eine Pizza Hawaii und dann gab es hier eine Pizza Hawaii. Ja? Und heute kriegst du nicht mal ein Bier. War das eine Henkersmaske? Ja, eine Henkersmaske. Jawollo. Ja. Bist du fertig? Ja, echt mal, ich hätte jetzt in welchem gefragt. Mittelalter lebst du denn? Ja. Die haben in Saudi-Arabien neulich nach Henker gesucht, hat irgendwie. Ja, in Saudi-Arabien, da wohnen ja auch nur Bescheuerte. hast du in Saudi-Arabien nach Stellenangeboten gesucht, oder? Nee, das hat eine große deutsche Zeitung geschrieben, weil wir gerade über Henker sprechen, komme ich darauf. Eine große deutsche Zeitung. Du meinst eine Zeitung mit großen deutschen Buchstaben? Ja. Genau. Das heißt, dann stimmt das nicht, weil dieser Zeitung ist im Zweifelsfall die Wahrheit egal. Eine Henkersmaske? Eine Henkersmaske. Soll ich das mal auflösen? Ja, bitte. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es in jeder Stadt einen Henker. Als die Frau, die zu dieser Zeit lebte, zum ersten Mal bei ihrer neuen Bekanntschaft zu Hause war, entdeckte sie hinter der Schranktür dessen Henkerskapuze. Genau diese Kapuze hatte auch der Henker getragen, der im Jahr zuvor ihren Mann hingerichtet hatte. Ach, und das konnte sie so genau erkennen, dass das genau diese Henker war. Ja, wahrscheinlich gibt es nur einen Henker in dem Ort. Die sind ja, in einer Stadt. Also wenn genau. Es in einer Stadt für einen Henker gibt, dann ist das ja logisch. Dann ist das ja logisch. Holger, jetzt kommt wieder ein schlechter Witz. Oskar macht Achtung. Achtung! Oh. Warte mal, warte. Ich werde das jetzt hier mal angemessen einleiten. Sekunde, Oskar. Du kriegst jetzt ein Jingle-Paket hier von mir. So, Füße hoch. So, Achtung, der Oskar erzählt jetzt gleich einen Witz. Fritz, neue Musik. Ah, nee, falsche Taste. So. Also Achtung, Oskar, Achtung. Achtung, Achtung, es folgt ein Scherz. Also, der Henker hieß Henk. Ende des Scherzes. Und im Radio? Fritz. Kommen wir zum nächsten Rätsel. Das Rätsel heißt Loch im Kopf. Zwei Männer lagen beide mit einem Loch im Kopf auf dem Boden. Einer der beiden hielt einen Revolver in der Hand. Was ist da passiert? Hier anrufen unter 0331 70 97 110 und mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Und dabei das ein oder andere dumme Zeug reden, das haben wir hier auch ganz gerne. Im Übrigen solltet ihr Mädchen sein, denn nur Frauen werden hier bevorzugt behandelt und kommen in die Sendung. Wenn Männer anrufen, dann habt ihr irgendwas nicht verstanden, weil ich jetzt klipp und klar sage, Männer brauchen gerade gar nicht anzurufen, ich möchte nur noch mit Frauen sprechen. Das Peinliche ist, es funktioniert nicht. Na, aber warum denn? Ja, warum denn wohl? Weil ich eine Maske trage. Also liegt denn hier Strom? Ja, da mussten wir hin. Ne? Ich lese mir jetzt mal diese Lösung durch und dann könnt ihr ja... Das war ein klassischer Selbstmord. Ja. Der Moderator... Und oh, das ist das Radio, dieses Rätsel... Genau, das werden wir übrigens demnächst mal machen. Ich werde demnächst eine Sendung machen, in der ich komplett nichts sage und dann gucken wir mal, was hier passiert. Schlimme Sachen. Naja, gut, wenn dann hier irgendwie klarkommen, dann irgendwie wieder die Nazi-Sprallos um die Ecke oder so, aber die schmeiße ich natürlich dann reihenweise raus. Aber vielleicht entsteht auch eine Sendung aus sich heraus. Ich fände das mal ein ganz interessantes Experiment. Ja, das auf jeden Fall. Also, das werden wir noch machen, also noch bevor es Winter wird. Hat Fritz dir das schon genehmigt? Ja, die Chefin hat mir das schon abgenickt. Ja. Geil. Ja. Wir müssen halt nur einen Termin finden noch. Zwei Männer lagen beide mit einem Loch im Kopf auf dem Boden. Einer der beiden hielt einen Revolver in der Hand und ich prophezeie jetzt, dass ihr das Ding bis Mitternacht nicht gelöst bekommt. Definitiv nicht. Ja? Das kriegt ihr nicht gelöst. Und wenn ihr es nicht gelöst kriegt, dann werde ich euch Deppen zeigen. Ja. Und wenn wir jetzt gelöst kriegen? Dann werde ich euch auch Deppen zeigen. Oh. Und wisst ihr warum? Weil ich kann. So. Wir wissen, wo du bist, ne? Ja. Deine Adresse gesagt. Ja, wenn du kommst, um mir aufs Maul zu hauen, Marlene Dietrich, Allee 20 in Potsdam-Walzeit, bring wenigstens Bier mit. Bier mit. Ja. Hat der eine den anderen umgebracht? Ja, aber was ist mit dem anderen? Also mit dem einen? Der konnte mit der Schuld nicht leben und hat sich dann selber... Nee, das wäre zu einfach. Ja, genau richtig. Ich habe nur so getan, als wäre das ein schweres Rätsel. Nee, auch nicht. Genau, er hat erst sich selbst erschossen und dann den anderen. Genau. Hör auf, mit der Bierflasche zu ploppen, du... Ich war einfach nur in der Hand. Ja. Meine ist leer, ist wirklich. Ja, meine ist auch leer und zwar so lange schon, dass ich langsam schlechte Laune kriege und eine Zittern anfange. Ich habe wirklich echt schon gedacht, das war. Was tut ihr denn eigentlich gegen das Zittern? Tabletten, genau. Gab es da noch eine Vorrichtung an der Wand, die den anderen getötet hat? Ja, nicht an der Wand. Aber es gab eine Vorrichtung, die den anderen... Ja... So gewissermaßen. Also Vorrichtung würde ja jetzt unterstellen, dass da jemand planvoll gehandelt hätte, die Vorrichtung an der Wand, also die nicht an der Wand war, an der Wand also da anzubringen, wo nicht die Wand ist. Waren die beiden in einem Raum, oder? Oder? Oder waren die beiden in einem Raum? Die beiden waren in einer Art Raum, ja. Wollte der eine sich umbringen? Nein. Hat einer von den beiden sich selbst erschossen? Nein. Waren sie in einem Haus? Nein. Sie waren draußen? Nein. Sie waren im... Hä? Im Bunker? Waren in einer Art Raum. Ja, was ist denn eine Art Raum? Ja, das gilt es rauszufinden. War es in einem Spiegelkabinett? Nein. Vielleicht ein Zelt? Auch nicht. War Spiegel in diesem Raum? Nee. Es ist nur der eine durch eine Kugel gestorben. Ich würde ja sogar ein alkoholfreies Bier nehmen. Nee, würde ich nicht. War nur ein Scherz. Wir haben eine Schnaps. Wir sind in der Zeit des Wilden Westens. Nein, ihr seid nicht in der Zeit des Wilden Westens. Ihr seid im Jahre 2015. Okay. Oder meinst du das Rätsel? Ja, das Rätsel meinst du. Das Rätsel ist auch jetzt. Das spielt so jetzt so. Gerade eben. Gerade eben. Ist gerade erst passiert. Die Leichen dampfen noch. Es ist nur der eine Mann. Bitte? Es ist nur der eine Mann an einer Kugel gestorben. Richtig. Und der andere lag auf dem Boden. Der lag schon da. Der war schon. Das ist auch mal ein geiles Rätsel. Zwei Tote liegen in einem Raum. Der eine war halt schon da und der andere hat sich erschossen. Ich hatte auch mal, das war eigentlich eines der schönsten Rätsel. Ich hatte mal ein Rätsel, das hieß Philipp ist tot. Das war dann schön. Und ich weiß aber leider nicht mehr, wie die Lösung war. Und das Schönste war, da hat mir einer ein Rätsel geschickt, ein Hörerrätsel war das, wo ich einfach nur so lange abwechselnd mit Ja und Nein antworten sollte, bis einer merkt, dass ich trolle. Ja, das ist schön. Das ging aber leider sehr schnell. Die hatten beide ein Loch im Kopf. Ja. Okay. Also die waren im Raum, wurden bedroht, es wurde nur eine Kugel abgeschossen. Zwei Männer lagen beide mit einem Loch im Kopf auf dem Boden. Einer der beiden hielt einen Revolver in der Hand. Es war aber nur eine Kugel. Richtig, es war nur eine Kugel. Achtung! Hallo Christiane! Ah, ah, nein! Ah. dabei habe ich doch... Ich dachte schon, ich habe jetzt den Monolog. Nee, hallo. Du hast jetzt... Hallo! Ich würde ja hier auch noch... Wer ist denn da auf Leitung 2? Timo, wer ist denn? Da steht kein Name. Die wollte den Namen nicht sagen? Na gut. Mysteriös. Guten Abend, Babette. Hallöchen. Wie heißt denn du? Babette. Ist ja erstaunlich, dass ich das so erraten habe. Hallo, Babette. Baba. So. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das funktioniert, dass ich sage, hier dürfen nur Mädchen anrufen, jetzt rufen hier Mädchen an. So, jetzt müssen wir müssen uns jetzt ein bisschen benehmen. Okay. Es sind jetzt Damen anwesend. Okay, hi. Nee, du bist eine von denen. Du musst dich natürlich nicht angemessen benehmen. So, was ist hier passiert? Zwei Männer lagen mit einem Loch im Kopf auf dem Boden. Einer der beiden hielt einen Revolver in der Hand. Wir haben gelernt, es ist nicht im Haus, es ist nicht draußen und es gab nur einen Schuss. Ich höre gerade höre ich aus der Regie, dass jemand Bier vorbeibringt. Das hat funktioniert. Wie cool ist das? Darum macht man Radio live. Darfst du während der Arbeit Bier trinken? Eigentlich nicht, oder? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nichts unterschrieben. Also keine Ahnung. Holger ist doch der Erste. Außerdem, wenn er nichts unterschrieben hat, dann darf er. Ich behaupte ja nur, dass ich Bier trinke. In Wirklichkeit trinke ich ja Wasser. Holger, du bist doch Beamter. Bist doch genau, ich bin Beamter. Ich bin doch quasi eh schon entlassen. Genau, ich bin quasi eh schon. Genau, ich habe ja nichts mehr zu verlieren. 18. Waren die beiden befreundet? Danach nicht mehr. Ja, jetzt sind sie ja tot, da kann man ja nicht. Ich würde mal sagen, sie waren befreundet. Okay. Sind sie beide durch dieselbe Kugel gestorben? Nein. Nein, der eine hat den anderen geschubst, der ist auf dem Spitzen. Irgendwas gefallen, was durch den Kopf was nein. verursacht hat. Was verursacht denn Löcher? Wie war das, Babette? Nee, ich war das. Christiane. Okay. Babette hat aber auch was gesagt, aber gut, Christiane. Die ganzen Huschelmuschels im Darkroom sind ganz schön verwirrt, ne, Mäuschen? Also ich fasse kurz zusammen. Der eine hat sich umgebracht. Und der andere war schon da. Ja, nee, hat er aber nicht. Ich fasse kurz zusammen. Unwahrheit, Unwahrheit. Hat der eine den anderen auf dem Gewissen? Ja. Absichtlich? Ja. Und wurde der andere durch noch jemanden getötet? Nein. Haben die sich zufällig getroffen? Nein. Christiane? Ja, das war es auch fast. Haben die sich gegenseitig getötet? Nein. Ja, aber also, wie, also Moment. Ist nicht so durcheinander. Also erstmal Paul. Keiner von beiden hat Selbstmord begangen und der eine wurde nicht von irgendjemand anderem. Keiner von beiden hat sich selbst getötet und wie war das? Und es wurde keiner von beiden wurde von jemand anderem getötet. Nee. Einer von beiden wurde vom anderen getötet, aber keiner von beiden hat sich selbst getötet. Okay, alles klar. Jetzt Christiane. Was? Der eine, also ist der jetzt nicht erschossen wurde. Ach nee, der hat ja auch ein Loch im Kopf, ne? Aha. Ach so, der macht ja keinen Herzinfarkt oder sowas. Ja, kann auch. Nee, Mäuschen. Also ich kann nicht sehen. Sind die beide durch eine Schussverletzung gestorben? Nein. Waren sie in einer Halle? Nein. Lass mir überlegen, was Löcher in den Kopf macht. Genau, was macht alles Löcher in den Kopf? Denken macht Löcher in den Kopf, genau. Schule macht Löcher im Kopf. Okay. Der andere, der, also sind die Löcher in dem Kopf von den beiden durch dieselbe Sache entstanden? Nein. Okay. Noch nicht mal durch die gleiche. Also wir reden von unnatürlichen Löchern im Kopf. Der war gut. Hat der eine eine Kugel im Kopf? Ja. Nee. Ja, war nee, Entschuldigung. Nein, hat er nicht. Also beide keine Kugel. Nee, doch. Der eine, Entschuldigung, ich habe Propagandalüge war das. Der eine hat eine Kugel im Kopf. Doch. Okay, der eine hat eine Kugel im Kopf. Und der andere wurde umgebracht. Der eine hat eine Kugel im Kopf, der andere wurde umgebracht. Es sind ja nur zwei, mein Gott. Warum redet ihr immer das Gleiche? Ja, wissen wir auch nicht. Vielleicht sind wir einfach doof. Das Dumme weiterhin in der Ecke nervt ja schön. Ja. Die Geschichte könnte weitergehen, du dumme Kuh. Okay. Ja, ich hab's rausgeschmissen, weil ich Takatuka-Land, ey. Holgi, ja? War das, was du vorhin als Raum beschrieben hast, ein Auto? Nein. Hab ich auch schon dran gedacht. Die Geschichte aber, könnte weitergehen, du dumme Kuh. Was es für irre Leute gibt, ey. Holger, nicht. Oh, wen hat's denn jetzt zerrissen? Oh, das war jetzt hat's gerade Inken zerrissen. Hm. Oh, nicht eine Frau. Ja, echt. In der Sauna oder so? Sowieso nur Typen hier und dann fallen die Frauen hier reihenweise um. Christiane, jetzt halt durch, ne? Ja, ich habe noch ein bisschen Autofahrt vor mir. Okay. In der Sauna waren sie auch nicht. Oskar, was? Hast du jetzt schon dein Bier? Nein, ich habe noch kein Bier. Waren die an einem öffentlichen Platz? Warte mal gerade, Timo fuchtelt draußen rum. Timo, warum fuchtelst du draußen rum? In dem Bier. Jetzt zeigt Timo mir, dass er Bier hat. Du sollst mir nicht zeigen, dass du Bier hast, du sollst mir Bier bringen. Muss man den Leuten das immer alles so haarklein... Jetzt öffnet er die Flasche und trinkt das Bier. Hallo Timo. Irgendjemand hat Bier gebracht. Gibt's denn jetzt jemanden, geh doch mal ans Mikrofon. Du musst jetzt mal ans Bier gehen, Timo. Du ans Mikrofon gehen, meinte ich natürlich. So, geh mal ans Mikrofon, das ist schließlich Hörfunk hier. Du musst doch mal was sagen. So, wo hast du denn das Bier her? Also, weil es das stand ist gerade gut. Unglaublicherweise ein Pizzalieferant vor der Tür. Hat der Pizza mitgebracht? Nee, nur Bier. Oh. Wenn man mir mal den kleinen Finger reicht, ne? Und der hat einfach Bier gebracht? Ja. Er hatte diese vier Bier dabei. Das finde ich ziemlich cool. Wollen wir ein Bier trinken, Timo? Was meinst du? Oder willst du erst Nachrichten lesen? Ja, erstmal Nachrichten machen. Ja, das ist sonst, es gibt hier nachher noch eins offen. Dann gib mir doch schon mal eins, weil ich muss nämlich Nachrichten lesen. Ich kann dann in die Nachrichten Klingel reinquatschen. Die Geschichte soll weitergehen. Du blöde Kuh. So. Geil. Es ist sogar kalt. Das ist kalt. Das ist unglaublich. So, womit machen wir das jetzt auf? Früher hatten wir hier in den Hörfunkstudios immer noch so Bandmaschinen, also Tonbandmaschinen, ne, wo die Jingles drauf waren und Beiträge und sowas. Und diese Tonbandmaschinen hatten Wickelkerne. Also das waren so einfach so Metallspulen, also so, ich glaube so Aluminium sogar. So Metallspulen, die du auf die Tonbandmaschine gespannt hast und da wurde dann das Tonband so eingefädelt und drauf aufgewickelt. Und die Metallspulen hatten in der Mitte so eine Öffnung, wo du womit du sie arretiert hast. Also hast du dann auf diese Tonbandmaschine gesteckt und dann so einen Haken umgelegt und damit arretiert. Und diese Öffnung war genau so groß, dass man damit Bierflaschen aufmachen konnte. Das war total cool. Und die waren, diese Metallspulen, die waren halt hohl. Also waren halt so, ich weiß nicht, wie man das nennt. Also auf der einen Seite flach und auf der anderen Seite halt so offen. Und dann konntest du also erst damit dein Bier aufmachen und wenn das Ding dann umgedreht auf den Tisch gelegt hast, hattest du einen Ascher. Das war total klasse. Gibt's heute nicht mehr. Ne? Scheiß Digitalisierung immer. So, und jetzt machen wir Nachrichten und ihr geht mal ein bisschen in euch und überlegt euch mal, warum da die ganzen Toten liegen. Suchen wieder Hack. Genau, ist alles voll Hack. Der eine hat Hack im Kopf, der andere eine Kugel. Eine Kugelhack? Kugelhack. Bis gleich, bleib dran. Vor allen Dingen du, Christiane. Ja. Danke. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Nur Frauen dürfen mitspielen. Und was wir spielen, das ist blödes Zeugreden und dabei versuchen, ein Rätsel zu lösen. Das Rätsel geht so. Zwei Männer lagen beide mit einem Loch im Kopf auf dem Boden. Einer der beiden hielt einen Revolver in der Hand. Was ist da passiert? Stellt mir Fragen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann unter 0331 70 97 110. Fritz. Blue Moon. Während ich mir einen switcher, seid ihr eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, ein Rätsel zu lösen, das folgendermaßen geht. Zwei Männer lagen beide mit einem Loch im Kopf auf dem Boden. Einer der beiden hielt einen Revolver in der Hand. Was ist da passiert? Am Telefon sind immer noch Oskar, Paul, Thomas, Christopher, Dominik und Christiane. Ja. Waren beide tot? Ja. War der Revolver die Mordwaffe? Von dem einen. Von dem einen. Von dem einen. Also ist der andere gestürzt? Nein. Geschubst? Nein. Also wurde der andere geschlagen? Nein. Mit einer Spitzhacke oder sowas. Im stumpfen Gegenstand? Nein. Liegen die in einem Zimmer? Nein. In einem Raum. Ist es wichtig, welcher von den beiden zuerst gestorben ist? Also nein. Liegen die draußen? Nein. Na, in einem Raum, oder? Ja, gewissermaßen. Na, ja. In einer Höhle? Eine Höhle? Höhle. Ja. Eine Art Raum. Wurde einer durch eine Höhle, Stalaktite erschlagen? Stalaktitenerschlagung, nein. Hat der eine den anderen aus Versehen erschossen? Nein. Sind es Forscher? Mit Absicht. Hups, peng, oh, mit Absicht, absichtlich erschossen. Also, ins Forscher. Okay. Der eine wollte den anderen auf jeden Fall umbringen. Ja. Gut. Waren das denn Höhlenarbeiter? Nein. Okay. Waren es Forscher? Ja. Hä, das habe ich gerade gefragt. Oh, habe ich nicht gehört, Entschuldigung. So. Ich auch nicht. Wurde einer in seinem Einverständnis getötet? Nein. Ja, und dann wurde sein Penis gegessen. Da gab's doch mal so ein paar Bekloppte, ne? War die Höhle eine Höhle im Berg? Bitte, war die Höhle eine Höhle im Berg? Nee. Spielt das eine Rolle? Hat der eine was gefunden, was der andere haben wollte? Nein. Wer hat denn da das Radio noch an? Mach dein Radio aus. Dominik, bist du das? Nee. Nein, ich habe mein Radio die ganze Zeit auf. Ist weg? Im Moment ist es weg. Das liegt aber auch daran, dass niemand was sagt. Jeder von uns ist gerade nackt fahren. Mann, die Geschichte muss weitergehen. Ja. Ja. Du blöde Kuh. Du dumme Kuh? Nee, du blöde... Wie war das? Blöde Kuh. Eine Höhle, aber nicht in einem Berg. Es war in einer Höhle, aber nicht in einem Berg. War es ein Stollen? Ein Christstollen. Ein Stollen war es nicht. Stollen ist auch... Naja, Stollen ist, kann auch unter der Erde, kann auch unter Tage sein. Kann auch ein Gebäck sein. Kann auch ein Gebäck sein. Ja. Oder kann auch mit Gebälk sein. Es war ein Rosinenloch im Kopf. Ist es wichtig, was es für eine Höhle war? Ja. Echt? Ja. Echt? Stell dir meine Frage, die er nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Echt? Ja, echt. Waren es Bergarbeiter? Ach, meine Höhle. Nein, es waren keine Bergarbeiter. Oh, warte, hier. Hier ist Jenny und Jenny behauptet, sie kennt die Lösung. Das ist Spielverderberei, Jenny. Ja, hallo erstmal. Ich behaupte, ich kenne die Lösung. Ich, es könnte eventuell sein. Also ich möchte es kurz sagen. Sind es zwei Bergsteiger, die sich vielleicht verlaufen haben, sich in einer Höhle verstecken und dann fällt dem einen ein, er hat eine Warnschusspistole dabei, schießt es in die Luft und dadurch werden die Felsen gelockert und beide werden davon erschlagen? Ja. Das sind doch Forscher. Ach, hast du gerade Ja gesagt? Ja, habe ich gesagt, aber war ein Scherz nur. Nee, stimmt nicht, was du gesagt hast. Entschuldigung. Okay, gut. Ich bin auch wieder raus. Nee, nix, du. Jetzt musst du zur Strafe, musst du jetzt miträtseln. Ach, Mann. Ja, Strafe muss sein. Aber in der anderen, also ich komme gar nicht auf die. Du also kommst gar nicht raus. Ich habe wirklich keine Idee. Eine Höhle sein, eine Höhle, die nicht im Berg ist. Ja, dann, nee, warte, wir sagen jetzt erstmal Jenny tschüss, sonst, sonst kriegt die eine Krise, glaube ich. Euch weiter. Tschüss. Gute Nacht, tschüss. Tschüss. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Wir wüssten ganz gerne, was da passiert ist. Und das findet ihr raus, indem ihr mir Fragen stellt, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Und wenn ihr anruft, dann solltet ihr Frauen sein. Die Anruferin, die du gerade dazu geholt hast, hat mich auf eine Idee gebracht. Okay. Oh, jetzt kommt's. Ich versuche zu lösen und zwar... Ich kaufe ein E. Der Zwerg reinigt die Kittel. Also die beiden haben sich miteinander gestritten. Ja. Der eine, also es sind beides Polarforscher. Ja. Und der eine hat den anderen erschossen. Dummerweise hat der Knall einfach, keine Ahnung, was ausgelöst, dass das der Eiszapfen über ihm locker wurde und das hat ihm dann das Loch in den Kopf gebohrt. Richtig. Bist du sicher, dass du nicht das Rätsel da bist du sicher, dass nicht das Rätsel da liegen hast? Ja, mein Gott, Stalaktite ist doch in einer normalen Höhle, wenn so aus hier Kalk und aber doch nicht Eiszapfen. Ich wollte schon das Wort Eiszapfen hören. Eiszapfen ist quasi eine Stalaktite. Ja. Ja, aber ich wollte Eiszapfen hören. Ja, aber das ist, weil Dominik geschummelt hat. Nein, ich habe nicht geschummelt. Ich habe hier ein paar Freunde bei mir, die... geschummelt haben. Die gerade gerätselt haben. Und durch den Schuss... Hat sich ein Eiszapfen gelöst, der dem anderen ein Loch in den Kopf ge... Ja. Flip aus, ja. Ja, da haben wir jetzt noch ein Rätsel zu lösen. Es tut mir sehr leid. 0331 70 97 110. Frauen ruft an und spielt mit, wenn Männer anrufen wollen. Ihr könnt es vergessen, ich habe hier genug Männer. Olga, was denn, Oskar? Gibt es auch Hörerräte? Da habe ich vergessen rauszusuchen. Und jetzt habe ich schon zu viel getrunken. Ich kann mich kaum noch konzentrieren hier. Können wir denn mal den Quizmaster spielen? Nein. Also ich meine, und dann soll ich hier was raten, oder was? Ja, ja. Ich mache mich doch immer busy. Ich hätte eins auf Lager. Wir können sofort losstarten. Also. Ja, und dann? Ja, ihr ratet. Ja, okay, dann machen wir das. Also Dominik ist jetzt Rätselprinzessin. Ist die Königin. Wer kündigt? Sie ist die Königin. Ist die Rätselprinzessin Dominik. Dominik. Ja. So, dann schieß mal los, dann versuchen wir das mal. Ein Mann fährt mit dem Zug und ist tot. Was passiert? Er fährt mit dem Zug und ist tot. Ist er im Zug gestorben? Ja. Ist er eines natürlichen Todes gestorben? Ja. Wurde er umgebracht? Nein. Ist er eines natürlichen Todes gestorben? Ja. Nein, er ist auch nicht eines... Nein. Er ist also nicht eines natürlichen Todes gestorben. Also er ist umgebracht worden. Also nicht umgebracht. Also wurde er durch jemand anderen getötet? Nein. Also. Wurde er durch Umstände durch getötet? Genau, wurde ich durch etwas getötet? Durch alle Lok. Ein Zugunglück. Durch einen Zug. Nicht alle durcheinander. Weißt du mal, wie das ist. Ein Umstand ist daran schuld. Ein Umstand. Ein Umstand. Hat er was gegessen? Ist er. Nein. Das getrunken ist das Problem. Nein. Hat der Mann gelebt, als der Zug losgefahren ist? Ja. Hat eine andere Person damit zu tun, dass er tot ist? Nein. Hat er sich vom Zug gelöst? Ein Tier? Hm? Ein Tier? Nein. Hat ein Tier hat ein Lebewesen was damit zu tun? Kann der Zug was dafür? Nein. Hat es mit einem Koffer zu tun? Nein. Hat es mit einem Gegenstand zu tun? Hat es mit dem zu tun, wo der Zug lang gefahren ist? Ja. Hat etwas auf den Zug eingewirkt, was zum Tod des Mannes geführt hat? Hat etwas auf den Mann eingewirkt? Ist der Zug noch heile? Ja. Und wäre ja nicht gestorben. Also der Zug ist noch ganz. Der Zug ist noch ganz. Hatte der Mann einen Herzinfarkt? Nein. Ist der Mann erstickt? Ich will wissen, wie er gestorben ist. Ist er erstickt? Nein. Ja, der hat den Kopf aus dem Fenster gehalten, dann kam Ast. Nein. Hat er irgendwelche Verletzungen an sich? Nein. Hat er seinen Kopf aus dem Fenster gehalten? Nein. Nein. Ist er an Altersschwäche gestorben? Nein. Ist er ein natürlicher Tod? Hm? Blutet der Mann? Ob der blutet? Ja. Hm. Hat es was mit der Luft zu tun? Nein. Blutet der aus dem Kopf? Wo der blutet, ist irrelevant, aber ist er egal, blutet. Okay. Aber er blutet. Also hat vielleicht er was in den Körper bekommen? Hm? Er hat irgendwas in den Körper bekommen, dass er blutet? Ja. Vielleicht hat er den Lumen mit Ebola verseucht? Nein. Ist das Teil vom Zug? Also was ihn blutend macht? Nein. Eine Spritze? Nein. Hat ihm das irgendjemand reingetan? Nein. Hat er Nasenbluten? Nein. Hat er Ohrbluten? Nein. Hat er Augenbluten? Nein. Mundbluten? Hat es was damit zu tun, wie hoch der Zug fährt? Nein. Oder welche Höhe es Meeresspiegel ist? Wir wissen nichts, ne? Ja. Nicht viel. Nicht viel. Ist der Mann alt? Das ist unwichtig. Sitzt der Mann in einem Abteil? Das ist auch unwichtig. Ja, das ist unwichtig. Erfroren. Aber tendenziell ja. Sitzen noch andere Leute mit ihm da, wo er sitzt? Nein, also auch unwichtig. Spielt das eine Rolle, ob der ein Passagier oder Zugführer ist? Ja. Ist es der Lokführer? Nein. Ist es ein Passagier? Ja. Hat er das selber mitgenommen, was? Nicht hat er selber mitgenommen, was ihn getötet hat? Ja. Hat er sich selbst umgebracht? Ja. Oh. Das ist so absichtlich? Versehentlich? Hat er sich absichtlich getötet? Ja. Mit einer Pistole. Ja, spielt aber keine Rolle für den Fall. Ja. Was? Er hat sich mit einer Pistole getötet, aber das macht nichts. Also er ist zugefahren. Kann auch irgendwas anderes sein, womit er sich umgebracht hat. Aber wie war die Frage dann mal? Ein Mann fährt mit dem Zug und ist tot. Was ist passiert? Na, der hat sich umgebracht. Vielleicht haben wir im Zug irgendwie die Bremse oder so ausgesetzt und deswegen hat er sich umgebracht, weil er nicht mit dem Zug... Nein. Er hat sich einfach umgebracht. Wurde im Zug irgendwas durchgesagt, was ihn so sehr schockiert hat, dass er sich umbringen musste? Nein. Ist er mit der Absicht, sich zu töten, in den Zug eingestiegen? Nein. Hat er was gehört oder gesehen? Hat er was gesehen? Hat er was gesehen, wo er denn beschlossen hat, sich umzubringen? Nein. Er hat nichts gesehen. Kam etwas auf einmal und dadurch hat er sich umgebracht? Er hat nichts gesehen. Hat er was gehört? Ist der blind? Jein. Jein. War es dunkel? War es dunkel? Ja. War es in einem Tunnel? Ja. Er wollte Licht machen. Nein. Mit der Pistole im Tunnel? War es dunkel? Wissen ja nicht, ob es eine Pistole hat er war, sich, hat er sich getötet, weil er nichts sehen konnte? Weil er dachte erst wieder, der konnte mal sehen. Und dann, gar nicht, der war mal blind. Und dann konnte er wieder sehen und ist Zug gefahren. Und dann dachte er, er ist wieder blind. Und dann war er ganz traurig und hat gedacht, jetzt bringe ich wieder um, ich bin ja wieder blind. Er ist eingeschlafen im Zug und ist im Tunnel aufgewacht und hat sich und umgebracht, weil er dachte, dass er blind wäre. Deine Vorrednerin hat gelöst. Ach. Ja, es ist richtig. Aber das, sowas, das gibt's doch gar nicht in echt. Ja. Dumm. Ist jetzt doof, ne, dass ich das nicht gelöst habe, aber gut. Weil der Holger muss alles lösen. Jetzt stehe ich hier doof da, ne, aber. Ganz doof vorher. Verdammt. Ist doch auch irgendwie nicht. Ja, das, also wie ich eben erfahren habe, geht die Sendung auch heute länger als bis Mitternacht. Timo, wie viel länger als bis Mitternacht? Wissen wir das? Nee, 10. 3 Stunden. 42 war das andere Gewicht. Okay, wir machen ein paar Minuten länger als bis Mitternacht. Das heißt, wir haben noch Zeit, also weil der Kollege, der nach mir kommt, der ist mit der S-Bahn. Der ist mit der S-Bahn gekommen und die S-Bahn Berlin, das wissen die wenigsten, ist kurz davor, in Betrieb komplett einzustellen, habe ich so das Gefühl. Weil nur noch Züge ausfallen, ist ganz, ganz schrecklich. Ja, ja, bei mir auch heute. Echt schrecklich. Also, das ist, dass denen das nicht peinlich ist. Also, die müssten die auf jedem Bahnsteig Personal stehen haben, das irgendwie so Schokoladenherzen verteilt oder sowas. Entschuldigung. Ja, zu Weihnachten haben sie ja mal Adventskalender verteilt. Echt? Ja, stimmt. Ja. Aber auch nicht an alle, oder? Ja, und die waren mit Mineralöl verseucht. Jetzt kommt noch ein Rätsel. Die waren mit Mineralöl verseucht? Ach Gott. Ja, wie alle Adventskalender. Achso, das wäre jetzt irgendwie... Holger? Ja? Wie hieß das Lied, was du am Anfang gespielt hattest? Das ist ein Remix, und zwar der Kraftfutter-Mischwerk-Remix. Also geremixt vom Kraftfutter-Mischwerk, und das Original heißt Run, wie Rennen, und kommt von Entertainment for the Brain Dead, Unterhaltung für die Hirntoten. Alles klar, nee, Kraftfutter hat mir schon gereicht. Du hast doch mal gesagt, das spielst du so lange, bis sich irgendwer beschwert. Kann sein, ja. Aber ja, selbst wenn sich einer beschwert, spiele ich das weiter. Geil, das geht auf jeden Fall. Ne, ich finde ja trotzdem, ich finde ja ehrlich gesagt, der Breakbeat ist ein bisschen aus dem Takt. Ja, aber chillt aber. Also, haut auf jeden Fall mega weg. Ja, alles, was Kraftfutter Mischwerk produziert, ist geil. Also wirklich, okay, kann ich bedenkenlos empfehlen. Also der publiziert auch viel auf Soundcloud. Also das ist wirklich was der macht. Disclaimer, ist ein Kumpel von mir, aber was der macht, finde ich wirklich sehr, sehr geil. Also, und das, was ich am Schluss spiele, das, was ich immer am Schluss spiele am Wolkenberg, dieses Instrumentalstück, zählt zu meinen All-Time Favorites. Also es ist wirklich eins meiner 10 Lieblingslieder. Okay. Hallo? Ich glaube, die Geschichte muss weitergehen. Wieso musst du dich gleich verabschieden? Weil ich saß ja gerade die ganze Zeit im Auto und wir sind, glaube ich, gleich da. Ja. Und dann steige ich aus, aus dem Auto. Ja, aber dann kannst du trotzdem das Telefon weiter am Ohr halten. Naja, ich saß jetzt 4 Stunden im Auto und dann... Warum hast du 4 Stunden im Auto gesessen? Na, weil wir jetzt gerade von unserem Zuhause in die Heimat gefahren sind. Also zu Hause und Heimat? Ihr seid im Kreis gefahren, 4 Stunden? Zu Hause ist da, wo ich wohne, und die Heimat ist da, wo ich herkomme. Ja. Also zu Hause ist da, wo ich wohne, und die Heimat ist da, wo ich herkomme. Ja, das kenne ich, das ist bei mir genauso. Ja. Nun denn, dann werden wir anderen jetzt Rätsel lösen und du wirst keinen Spaß mehr haben. Echt? Ich befürchte es. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß, war mir eine Freude. Uns auch. Gute Nacht, Christiane, schönes Wochenende. Wenn ich wieder zurückfahre, dann melde ich, dass ihr wieder dabei seid. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, das letzte Rätsel des Tages. Heißt Unter Palmen und geht so. Der Traum eines Mannes war es, unter Palmen zu leben. Leider hatte er die Katze vergessen. Lag die Palme auf der Autobahn? Moment, ich muss gerade die Lösung lesen. Ja. Die Frage nicht verstanden. Alter, boah, ist das evil. Ja, okay, also. Der Traum eines Mannes war es, unter Palmen zu leben. Leider hatte er die Katze vergessen. Und deswegen konnte er jetzt nicht unter Palmen liegen. Genau, weil er die Katze vergessen hatte. Wollte er sinnbildlich unter Palmen leben? Nein. Lebt also unter echten Palmen? Er wollte unter Palmen leben. Er war auf dem Weg in die Palme? Bitte was? Paul? Er hat auf der Palme. Paul? So. Lebt er noch? Der Mann? Ja. Thomas? Okay, dann nicht. Ach so. Nee, dann Thomas, ist blöd. Dann ist blöd. Nee, ich dachte, der war auf dem Weg in Urlaub und hat dann aber gemerkt, oh, ich habe vergessen, die Katze ist noch zu Hause und hat sich halt nicht drum gekümmert und wollte nochmal zurück und ist dann irgendwie da gestorben. Nee. Die Katze ist tot. Nein. Was? Rätsel ohne Tote? White Stories. Nee, ist mit Toten. Katze ist die tot. Die Katze. Nee. Ist noch eine dritte Person im Spiel. Was? Ist noch eine dritte Person, eine zweite Person im Spiel? Ja. Eine dritte? Ja. Mehrere? Ja. War das kein Flugzeugabsturz oder so? Nein, nee, so nicht. Also da waren schon noch andere Personen im Spiel. Also es ist halt so. Aber nur die zweite Person ist wichtig, oder was? Genau. Okay. Na, die Frau hat dann nochmal. Ach, ich weiß es nicht. Welche Frau? Na, von dem Mann. Ach so, die Frau von dem Mann. Was mit der? Na, hat die eine Rolle da in der Story? Ja. Echt? Die ist tot. Na, die hat angerufen und hat gesagt, nein. Na, Mann. Die Frau mit dem Mann unterwegs. Was? Die Frau ist bei ihm? Nein. Ist die Frau gestorben? Ja, vermutlich. Bei der Katze? Was? Also war die Frau in der Nähe von der Katze? Ja. Als sie gestorben ist? Ja. Hat die Katze die Frau umgebracht? Nein. Wir sprechen von einer Katze als Tier. Ja, ja, Katze. Hm? Die Katze, die können wir jetzt umgebracht. Diese nutzlosen Schmutz. Hat der Mann die Frau umgebracht? Ja. Und die Katze hat, also durch die Katze kam das irgendwie raus. Ja, genau, durch die Katze kam es raus. Aber auf welche Weise? Die Frau hatte irgendwie einen Rentenfonds und wenn die stirbt, kriegt halt das die Familie und der Mann wollte die Frau töten, damit er unter Palmen nehmen kann. Und sie ja, irgendwie auch. Sowas. Aber ist der Katze vererbt. Genau. Ja, genau. Nee. Aber cool, ja. Das gibt's ja. Die Katze hatte nichts zu essen. Ich mache mir mein eigenes Black Stories. Das ist schön. Die Katze hatte nichts zu essen. Vermutlich hatte sie nichts zu essen, ja. Hat die Frau angenagt. Das kann sein, ja. Nein. Katzen sind ja so hinterhältig. Ich will gerade irgendwie darauf hinaus, dass sich die Katze bemerkbar gemacht hat und daraufhin die Tote gefunden wurde. Ja, nicht schlecht. Naja, also der hatte die Frau getötet, damit er das erbt. Die Katze hatte dann aber nichts zu essen, hat dann so viel Hoffnung gemacht, dann kam die Polizei oder wer auch immer, hat dann die Frau gefunden, aber daraufhin erstmal den Mann verhaftet. Also wegen Verdacht oder so. Nee. Aber das wäre nicht so evil, wie Holgi gesagt hat. Ja, das ist total evil. Ach so. Oder er will trollen. Wer, ich? Ja, du. Ich will mir im Traum nicht einfallen. Ich bin doch nie getrollt. Nein. Ich doch nicht. Ich habe noch nie im Leben einen Radiosender benutzt, um zu trollen. Nee. Das wäre ja auch verboten. Also das ist ja im Beamtenstatut, dass wir hier alle unterschreiben müssen. Ist das ganz eindeutig geregelt? Radiosender eignen sich ja auch gar nicht, um Leute zu trollen. Nee, gar nicht. Nee. Diese Geschichte muss ich auch irgendwann nochmal erzählen mit dem gefakten Werbespot, den wir damals produziert haben. Das war Für die Sonnenbrillen? Für eine Bank, die nicht existiert. Das war ganz cool. Das war echt lustig. Den haben wir mehrfach gesendet und dann haben Leute hier angerufen, um sich zu erkundigen, wo diese Bank denn sei. Ach, das waren noch Zeiten. Früher. Ich fange jetzt einfach die nächsten Sendungen, erzähle ich immer nur noch von früher. Und erfinde lauter so Geschichten, wie geil das war vor 15 Jahren, ey, boah. Als wir noch Heroin gespritzt und Stromgitarre gespielt haben, live in den Sendungen. Hatten wir Haschgift gespritzt, so. So, weiter zum Rätsel hier. Was ist da passiert? Also, die Idee, dass die Katze darauf aufmerksam gemacht hat, dass da ein Verbrechen passiert ist, die ist schon mal gut. Aber wie hat die Katze das gemacht? Was war das für ein Verbrechen? Hat die Katze den Nachbarn alarmiert? Nee. Ist zum Hingegangen. Genau. Entschuldigung, hier stimmt was nicht. Könnten Sie gerade mal... Die hat angerufen. Na, die hat miaut, oder? Oder gekratzt? Hat die gekratzt? Nein. Mhm. Ist die Katze aus der Wohnung raus? Nein. Dann hat sie gemiaut. Hat die Katze noch jemand in der Wohnung darauf aufmerksam gemacht? Also war noch jemand dabei? Ja. Das Kind von denen? Nee. Die Oma? Nee. Die Mutter? Nee. Also ist doch noch eine Person wichtig? Nee. Eine Schwester? Eine wichtige Person ist das nicht. Also sie ist beteiligt. Sie ist beteiligt, genau. Also irgendwie muss sie auf die Katze, irgendwer muss sie auf die Katze aufmerksam geworden sein und diese Person... Katzensitterin? Nein, keine Katzensitterin. War das ein weiteres Haustier? Nein. Also ein Mensch. Ein Mensch. Ein Mensch. Ein Mann. Ein Mann? Möglicherweise. Ein Nachbar. Nein. Nachbar. Möglicherweise. Nee. Kein Nachbar. Der Hausmeister. Möglicherweise ein Mann. Kann auch eine Frau gewesen sein. Ich bin da nicht so. Ja, der immer die Milch bringt. Wegen der Katze. Kommt die mal an? Die Milchfrau. Hm? Nein, immer das ist doch manchmal so. Dass da immer einer die Milch bringt. Ja, und der Milchmann. Gibt es das eigentlich noch? Den Milchmann? Früher gab es den Milchmann. Da stand ja immer Milch vor der Tür. Ja, ich glaube, es gibt in Amerika irgendwo noch. Ach, der Amerikaner hat alles. Ja, sogar verseuchtes Trinkwasser. Genau. Also die Umstände des Mordes sind wichtig für die Lösung des Absolut. Ist es wichtig, wie sie umgebracht wurde? Ja, das wären dann ja die Umstände des Mordes. Erstochen? Nein, nein. Erschossen? Nein. Vergiftet? Die Katze. Zerkratzt? Nein. Was, zerkratzt? Erworfen. Erworfen. Ja, ja. Gesteinigt. Genau, was ist denn böse? Ja. Erstickt? Nö. Verbrannt? Nee. Was ein Herzinfarkt? Nee. Ja, evil wäre, wenn der Mann der Katze was zu fressen gibt, wo Gift drin ist, und dann hinterher der Mann der Frau die Katze zu fressen zum gibt. Essen. Ja, genau. Das wäre evil. Das hätte zumindest ein bisschen psychopathische Züge, aber es geht böser. Hat der Mann die Katze benutzt, um die Frau zu töten? Nein. Oh. Schade. Also wie ist sie umgekommen? Wer jetzt, die Frau oder die Katze? Ah ne, die Katze lebt ja noch. Die Katze ist noch am Leben. Lebt die Katze noch? Ja, die Katze lebt noch. Es war nur so eine Sicherheitsfrage. Mhm, Sicherheitsfrage. Ja, so, die Katze lebt noch. Ja, die Katze lebt noch. Genau, wollte ich nur mal gesagt haben. Wenn es die Geschichte muss weitergehen. Ja, das ist hier genau, du dumme Kuh. Kuh. Immer dieses Geblubber. Ja. Lebt die Katze noch? Die Katze lebt noch, ja. So, was hat der Mann gemacht? Was hat der Mann mit der Frau gemacht? Was wäre denn so eine echt miese Mordmethode? Also wirklich was Böses? Erhängen. Nee, ach, erhängen ist doch trivial. Das machen sie auch alle jeden Tag. Erschießen ist auch, nein. Vergiften ist doch alles nicht böse, das ist normal. Den Heim zum Fressen verwerfen. Nee. Erhängen? Nee. Habe ich das verstanden? Todquälen. Stück für Stück Finger abschneiden. Nee, das ist nicht. Nee, das ist Kindergarten. Nein, erst werden die Beine abgeschnitten. Nein, das ist doch Quatsch. Du willst doch nicht, das ist doch Arbeit. Du willst keine Arbeit. Sehe ich die Beine ab. Nee. Richtig böse. Na, mit Strahlung aussetzen. Ah, ja, der hat sie geschubst. Nein. Verhungern lassen. Ja, vermutlich ist die Folge dessen ist der Hungertod. Der Hungertod ist möglicherweise die Folge dessen, beziehungsweise Flüssigkeitsverlust. Einsperren nicht. Nein, nein. Na, Abführmittel. Gefesselt. Nein, nicht Abführmittel. Na, Abführmittel. Nee. Gefesselt. Auch kein Bandwurm. Gefesselt. Gefesselt? Nö. Muss man doch nicht. Was ist denn böse ist in deinen Augen? Also der Mann hat die Frau. Das ist keine Waffe. Nein, nicht mit einer Waffe. Ein Gift. Nein, nicht mit einem Gift. Ein Tier. Nein, auch nicht mit einem Tier. Mit Lebensmitteln. Mit einer Katze erschlagen. Katze erschlagen. Mit einem Gegenstand. Auch nicht mit einem Gegenstand. Also wurde sie umgebracht oder wurde sie in Umstände gebracht, wo sie umgekommen ist? Sie wurde in Umstände gebracht, in denen sie umgekommen ist. Hör auf, Chips zu essen, Christopher. Oder was auch immer das ist. Hör auf damit. Schluck das so runter. Holger, kennst du das? Was ist denn so richtig böse? Also ich finde das eine total böse möglich, eine echt böse Mordmethode, so richtig, boah. Ja, bei dir wäre das sowas wie eine Woche kein Radio hören. Nee, richtig böse. Nee, von einer Woche kein Radio und stirbt man nicht, davon wird man höchstens komisch. Dann eben eine Woche kein Podcast. Wurde sie durch etwas was? Ist sie bei einer Tätigkeit umgebracht worden, die sie sehr gern tut? Sie wurde ja in Umstände gebracht. Sie wurde in Umstände gebracht, in denen sie zu Tode kam. Gestorben bei einer Tätigkeit. Nein. Ich löse das mal auf, oder? Nee, ich löse das nicht auf. Ich mache einen Cliffhanger draus für die nächste Sendung. Dann müsst ihr alle wieder einschalten. Das ist super. Bleiben Sie dran. Du wirst gekündigt. Was? Ja, aber erst im Oktober. Also im September. November. Nee, November nicht. Oktober. Oktober ist meine letzte Sendung. Aber bitte noch ein Rätsel, Blue Moon. Weiß ich nicht. Mal gucken, wie ich Lust habe. Bitte. Ich hab da keine Aktien an mir. Ist das doch egal. Der Mann hatte eine reiche Frau geheiratet, womit auch einigermaßen klar wäre, dass André Langenfeld, der den Night Flight macht, jetzt da wäre und ich darum den Blue Moon beenden kann. Der hat übrigens die S-Bahn benutzt. Darum ist er nicht pünktlich. Das ist halt super. Du kannst dich halt nicht auf die S-Bahn verlassen. Wenn du einen Termin hast, mach nichts, was mit der Deutschen Bahn zu tun hat. Kauft euch Autos. Der Mann hatte eine reiche Frau geheiratet. Von Anfang an plante er, sie eines Tages umzubringen. Er wollte mit ihrem Geld sorglos unter Palmen leben. Als er zur Tat schritt und seine Frau mitsamt ihrer anhänglichen Katze im Keller einbetonierte. Geil, einmauern, oder? Wie geil. Ist das böse? Ich meine, böser geht's doch nicht, oder? So, da rein in die Nische, zack, zugemauert. Einbetonierte schien der Plan aufzugehen. Als die Polizei das Haus genauer untersuchte, miaute die Wand. Das zähe Tier hatte überlebt und der Mörder wanderte statt zum Palmenstrand hinter Gittern. Und das Tier hat die Frau umgebracht. Das Tier hat nicht die Frau umgebracht. Wenn ich dich einmauere, dann bist du nach drei Tagen tot. Sonst wird sie nicht überleben. Warum die Katze? Warum hat die Katze überlebt? Weil die Katze zäh ist. Die Katze ist zäh. Ja, die ist zäh. Ist eine deutsche Katze. Keine Ahnung, das ist halt ein zähes Tier. Das stand in der Lösung und dann ist das so. Wenn das da steht, dann stimmt das so. Denn, das hat schon Goethe gesagt, was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Ja. Ihr habt alle euren Faust gelesen, merke ich gerade. Das war der Blue Moon. Oscar, Paul, Thomas, Christopher, Dominik und alle, die sonst noch mitgespielt haben, ich danke fürs Mitspielen, wünsche euch eine wunderbare Nacht und ein schönes Wochenende. Tschüss. Und es geht weiter mit André Langenfeld im Nightflat, das hatte ich ja schon mal gesagt. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder. Nächsten Freitag hören wir uns nicht wieder, da bin ich nicht da. Da gönne ich mir einen Tag im Zeltlager. Zeltplatzleitung spricht dann mit mir. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, Freitag in 14 Tagen um 22 Uhr, wenn ihr wollt. Ihr müsst ja nicht. Ne? Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Fritz. Und das hört man.